Schönen guten Abend, wünsche ich euch. Wir sind hier in unserem allerersten Dienstag-Podcast und ich will mich kurz mal vorstellen. Ich bin der Flux. Wir haben so eine kleine Nintendo Indie-Community auf Discord und wir werden jetzt jeden Dienstag uns zusammenfinden und ein wenig über aktuellen Kram bequatschen. Heute haben wir es vorgenommen, da ja die Nintendo Switch Anfang des Monats 4 Jahre alt geworden ist, dass wir uns damit ein wenig beschäftigen. Ja, aber eingangs wollte ich mal rumfragen, was ihr denn so aktuell spielt. Da wollte ich mal bei Eisen anfangen. Was zockst du denn so momentan? Ja, hi. Also, ich spiele zurzeit 2 Spiele. Eins auf PlayStation, Genshin Impact. Aber auch für die Switch erscheinen. Ich hoffe bald, aber da ist noch kein Starttermin. Und gleichzeitig den zweiten Teil von... Ach, den hast du ja mal ausgeliehen. Wie heißt der noch? Was meinst du? Xenoblade? Xenoblade, genau. Genau, ach ja, das spielst du auch. Wie findest du das jetzt, Xenoblade? Bist du da noch zufrieden mit? Weil du wirktest ja ein bisschen unzufrieden. Ja, ich bin noch Kapitel 1. Das Kampfsystem ist ein bisschen langweilig, aber ich steig da gerade erst ein. Aber ich sehe jetzt schon, dass das viel Arbeit macht. Ja, ja, da kann man so viel sammeln, ne? Das ist unglaublich. Ja, und mit Genshin Impact heißt das, ne? Da erzählst du mir ja schon länger was von, ne? Da bin ich auch gespannt, das zieh ich mir dann auch mal runter, das will ich dann auch mal mit dir zocken. Ich habe da natürlich keine Ahnung von, keine Ahnung, was das ist, was man da macht. Du hast erzählt, das ist ein bisschen so wie Zelda, ne? Los und das ist was, so an Zelda angelegt. Ja, Free-to-Play schreckt mich ja mal erstmal zurück, muss ich sagen. Aber ja. Es kommt halt drauf an, wie es umgesetzt ist, ne? Also es muss ja nicht das Abzockerspiel sein, aber ich denke mal, du meintest, da kann man ein bisschen grinden, aber man kommt da auch so gut durch, ne? Ohne irgendwie Kohle zu zahlen. Ja, also das halt ein Free-to-Play mit Gacha-System, wo man halt durch Urgestein umwandeln, dann Gebete freispielt und durch die Gebete kriegst du dann Waffen und Charakter. Durchziehungen, aber die kriegst du so hinterhergeschmissen, gerade am Anfang, jetzt wo ich bin Stufe 80, Abenteuerstufe 50 fast, da ist es natürlich weniger, da kriegt man mehr durch die ganzen Events, die kommen, da kommen auch so alle 6 Wochen kommt ein neuer Patch raus, jetzt kommt in 2 Wochen Patch 1.4 raus und da macht immer noch Laune, da ist gerade mal wahrscheinlich so 20% der Weltkarte offen und ich würde jetzt behaupten, das ist auch schon so groß wie Zelda an sich, Breath of the Wild. Und er macht einfach nur Fun. Ja, und da musst du mich mal weiterempfehlen. Da musst du mich mal irgendwie durchziehen. Das klingt schon alles sehr komplex. Ja, was ich sonst noch so spiele, ist Mario Party. Der ist zwar nicht so beliebt bei der Community, aber meine Kinder, meine Frau, ich haben immer viel Spaß damit, auch wenn wir irgendwelche Kollegen bei uns haben. Ja, dafür ist das gedacht, ne? Was ich gerne mal ausprobieren möchte, ist das mit diesen 2 Switches zusammenhalten und dann zusammenspielen. Aber da muss man erstmal 2 Leute finden, die das Spiel haben, weil es hat ja relativ gefloppt. Ja, das stimmt. Ja, der Multiplayer-Faktor ist natürlich nicht so toll, das kann ich auch verstehen. Aber so an sich, 4 Spieler ist das schon Bombe. Ja, cool. Alles klar, Eisen. Ballspeed, wie geht es dir? Was zockst du so momentan? Du bist noch auf Mute. Der sagt nichts. Blocke. Da kommen wir mal zu dir. Was zockst du momentan? Ich bin momentan richtig hart Stardew Valley wieder am Suchten. Ah, da kam das neue Das Update. neue Update kam ja raus und ich hatte natürlich in weiser Voraussicht einen neuen Hof angefangen, um nochmal alles durchzuzocken. Und ich bin jetzt, heute bin ich auf die neuen Insel. Ich habe das Boot fertiggestellt und jetzt werde ich die neue Insel erkunden. Ich war auch schon in dem ersten Dungeon, aber so viel weiß ich noch nicht. Ist da denn eine Menge neu oder was meinst du denn, wie viel Content jetzt noch dazu kam? Also hast du das Gefühl gehabt, du schmeißt es an, okay, das ist jetzt so New Game Plus, wie man so auf Neudeutsch sagt, oder ist das nur Content für 2, 3 Stunden und dann hast du auch schon wieder alles gesehen? Nee, ich denke, das ist ein richtig großes Story-Update, war ja auch so angekündigt. Und es gab aber auch schon so ein paar kleine Updates im Laufe des Spiels. Zum Beispiel kann man jetzt Hartholz, kannst du jetzt richtige Bäume pflanzen, Mahagoni-Bäume, und Ach hast dann Gott. halt, vorher hattest du ja echt nur in diesem geheimen Wald das Hartholz. Jetzt kannst du die Bäume anpflanzen. Kannst richtig eine große Farm aufmachen und dann hast du dein Hartholz, was natürlich auch für das neue Boot, was man bauen muss, gebraucht wird. Warum musst du ein Boot bauen? Weiß man das? Darf man das spoilern? Um auf die neue Insel zu kommen. Ach, es geht eine komplett neue Insel. Genau. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Aber das Coole daran ist, dass das ja so ein Online-Multiplayer, so quasi ein Koop-Multiplayer ist, ne? Dass man auch einen Hof aufmachen kann, direkt mit mehreren zusammenzocken kann. Ja, da muss ich mich auch nochmal reinjoinen. Und was jetzt auch ganz neu ist, ist natürlich der lokale Splitscreen-Modus. Ach, Kann man echt? zu Hause jetzt auch zu zweit zocken. Schon mal ausprobiert? Nee, leider noch nicht. Krass, ja, so ein Local Split Screen Mode ist auch immer ganz witzig. Wobei ich mich frage, wie das so ist, wenn man das so. Also, das ist ja so ein Spiel, da spielst du ja so mehrere Stunden am Stück, habe ich das Gefühl. Da muss man gucken. Sonst noch was? Oder hängst du jetzt voll Ansonsten. in? Ja, ich bin eigentlich voll in Stadio. Ja, Aber ja. wir können natürlich gerne auch mal wieder eine Runde Hyperjam zocken. Yo, Hyper Jam. Das ist ja ein Spiel, was der Möwe mir gezeigt hat. Richtig cool. Haben wir uns zu dritt geholt und dann zocken wir es die ganze Zeit immer rauf und runter. Aber da erzählen wir später noch was zu. Boyspeed, bist du jetzt anwesend? Ich denke. Wie geht es dir? Was zockst du so momentan? Ich habe 2 Spiele jetzt gerade erst abgeschlossen. Zum einen habe ich gespielt Bud Spencer, Slabs and Beans. Ah, jo, stimmt. Das ist halt so ein schönes Prügelspiel, vergleichsweise simpel, Ja. aber dafür mit einem schönen Soundtrack. Ja. Und dann habe ich so ein 2D RPG Cyberpunk Ding gespielt. Dex heißt es. Ah, Und das hast du erzählt. genau. Und das kann man auch relativ schnell durchspielen, wenn man will. Man kann sich auch mit extrem viel Sidequests Zeit lassen und es spielen. Da bin ich einfach relativ spontan drauf eingestiegen, weil es einfach gerade im Angebot war. Ja, das Und ist aber cool. genau. Ja, das sind so die 2 Sachen, die ich abgeschlossen habe. Und ansonsten habe ich so ein laufendes Projekt, das ich jetzt spiele. Das habe ich jetzt nach weiß ich wie viel Stunden endlich mal die erste Schwierigkeitsstufe durchgespielt und bin jetzt auf der zweiten und versuche da noch so diverse andere Biome oder Level zu entdecken, die ich vorher nicht besucht habe. Und um es halt irgendwie spannend zu halten, dann auf der nächsten Schwierigkeitsstufe. Ja, Dead Cells hat eine unglaubliche Spieltiefe, was ich erstmal gar nicht gedacht habe. Also ich habe erstmal von dem Spiel quasi keine Ahnung gehabt, habe es nur ein paar Mal gesehen und ich habe gedacht, man kloppt sich da einfach durch und fertig. Aber was es da alles für Items und Räume und alles gibt und Kombinationsmöglichkeiten, Wahnsinn. Ja, Das ist genau. ja. Also man kann es ja auf diverse Arten und Weisen spielen, also eher so sich so durchprügeln oder ein bisschen strategischer aus der Ferne mit irgendwelchen Items, die also Ballisten und so, die sagen wir mal, Pfeile abschießen und so, dass man sich eben jetzt nicht so direkt in Gefahr begibt. Damit kommt man relativ gut durch die Level, aber ab irgendeinem Punkt ist man letztendlich doch beim Boss und den muss man dann irgendwie traditionell klar machen. Ja. Aber es ist definitiv ein Spiel, wo man viel Zeit verbringen kann, wenn man diese Sorte Spiel halt mag. Ja, Dead Cells ist doch so ein richtiges Ninis Non-Stop-Phänomen. Da hat ja hier der Justifoll bei uns auf dem Server alle mitgerissen, meinte, das beste Spiel aller Zeiten. Und dann habe ich das bei mir ja auch im Game Pass gehabt. Also ich habe noch eine Xbox zu Hause und habe ich das auch direkt mal angeworfen, beziehungsweise habe ich vorher noch andere Spiel durchgespielt und dann fingst du auch noch damit an und Justifoll hat da richtig reingehauen, aber er hat dann irgendwann auch aufgehört, ne? Und hat's einer von uns durchgespielt? Bestimmt der Chris Green, ne? Das weiß ich gar nicht. Chris hat's durchgespielt, ich hab's durchgespielt, wobei also ich hab's mir damals gekauft, als es rausgekommen ist, ich weiß gar nicht genau, wann es war, vor ein Jahr, vor 2 Jahren, keine Ahnung, und hab's dann bestimmt 60 Stunden lang gespielt und hab's dann irgendwann aufgegeben und dann habe ich mich vom Justifool total mitreißen lassen. Der ist wirklich, der hat das Spiel gehypt und dann dachte ich, okay, gut, dann steige ich da jetzt mal ein, mal gucken. Und war relativ schnell wieder drin. Und das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass man nach 1,5, 2 Jahren trotz allem reinkommt, ohne großartig Verluste, sage ich jetzt mal. Also ja. Ja, weil sozusagen die Gegner-Patterns und so, die halt größtenteils, zumindest auf der Strecke, die ich immer gespielt habe, gut drauf gehabt. Also ich bin aus Faulheitsgründen, habe ich versucht, den schnellsten Weg zu nehmen. und den Weg, den bin ich immer noch gut durchgekommen. Ja, also der Justifool, der hat das wirklich sehr schön nochmal angepriesen. Ja, das krass an dem Spiel ist, das ist ja wieder so Roguelite ähnlich. Ich weiß gar nicht, ob die Level, das ist kein Zufall drin, ne? In den Level-Zusammenstellungen. Die sind immer gleich, oder? Also die Level selber, also die Progression, also von welchem Level man ins nächste kommt, die bleibt immer gleich, aber innerhalb der Levels, da werden so Levelbestandteile immer neu durchgewürfelt. Ah, okay. Ja, und da ist es halt typisch bei diesen Roguelites, dass du halt keine Checkpoints hast und du hängst da ewig dran. Kenne ich halt auch von Enter the Gungeon. Das hat der Möwe auch durchgespielt. Komplett alleine, wofür ich ihn bis heute noch bewundere, dass er das so hingekriegt hat. Und das ist dann einfach krass, ne? Da hängst du dran und spielst und klar, da sammelst du die Stunden zusammen. Ich habe mal kurz geguckt, bei How Long to Beat steht da, dass du die Main Story in 13 Stunden schaffst, aber da musst du echt ein geübter Spieler sein. Ich würde es in 13 Stunden nicht schaffen. Aber um die Spieltiefe zu erklären, Completionist-Zahl liegt bei 84 Stunden. Und das sind halt wahrscheinlich viele Spieler, die überhaupt Zeiten da eintragen. Und da hat man schon eine Vorstellung, wie viel man da freispielen kann und entdecken kann. Das ist unglaublich. In der so ein Zeit Indie. Okay. 84 also, Stunden, ja. Kommt mir eigentlich wenig vor, um ehrlich zu sein. Also wenn man sich den Dead Cells Reddit anguckt, da haben Leute hunderte von Stunden. Ja, ja. Also weil man ja letzten Endes an das Spiel auf 5 Schwierigkeitsstufen durchspielen kann. Mhm. Und bestimmte Sachen werden auch bloß bestimmte Items werden auch erst ab der, sagen wir mal, dritten oder vierten Schwierigkeitsstufe freigeschaltet. Also von daher 84 Stunden. Also ich würde sagen, sind Könner. Ja, genau. Stunden. Ich glaube, die Leute, die generell was bei How Long to Beat eintragen, das sind sowieso alles Könner, weil du musst ja irgendwie auf dem Schirm haben, die Zeiten zu messen. Ne? Wer macht sowas? Ich meine, jetzt wo ich auf der Xbox das gespielt habe, ich habe damals gedacht, weil ich aus der Switch-Welt komme, das macht jedes Spiel, also track das einfach mit, ne? Wie lange man daran gesessen hat, das ist ja bei Nintendo ja auch nicht so exakt, aber da geht's gar nicht. Das steht nirgends. Ja, und da musst du ja irgendwie was haben, wo du jedes Mal nebenher 84 Stunden lang, also ich weiß nicht, ob das in 2 Sessions oder 3 Sessions gemacht haben, musst du das ja immer mitmessen, ne? Wenn du dann solche Einträge machen willst. Deswegen denke ich mal, dass das eh irgendwie Leute sind, die schon irgendwie die Spiele auf Zeit spielen. Alles klar. Also ich habe mal kurz mal rübergeschaut bei Dex. Das ist ein Cubic Game. Und der Publisher, Cubic Games, hast du das umsonst bekommen? Nee, ich hab's für 1,17 Euro bekommen. Okay, typischer also Cubic-Preis. Für fast umsonst. Ja, genau. Ja, also die machen ja die Spiele wahnsinnig günstig, ne? Ich habe da auch schon so oft zugeschlagen, was sie da anbieten. Also manche, also Blazing Beaks habe ich zum Beispiel den Locke überzeugt, dass er sich das kauft. Und dann habe ich das über seinen Account nicht gespielt. Und der absolute Wahnsinn. Es hat riesig viel Spaß gemacht mit diesen Vögeln. Dann, das ist halt so ein Enter the Gungeon-Derivat. Aber es macht super viel Spaß. Kann man auch zu zweit spielen und alles. Kann man auch verschiedene Items zusammensammeln. Ist ein bisschen anders wie Enter the Gungeon. Und konnte man gut durchspielen. Also die Schwierigkeit war jetzt nicht so extrem hoch. Und das hat übrigens bei How Long to Beat eine Completionist-Zeit von 103 Stunden. Also da kann man auch sehr, sehr viel sammeln und benutzen. Das wiederum klingt dafür, dass die 84 bei Dead ist ja gelogen. Das klingt nach wenig. Man will es nicht wahrhaben. Ja. Aber warte mal, ich guck mal, was bei Enter the Gungeon steht. Also da habe ich ja nach 50 Stunden gesagt, okay, ich kriege das Spiel alleine nicht fertig. Wobei der Möwe mich jetzt wahrscheinlich auslachen wird. Okay, da steht bei Completionist 154. Ich hatte auch Glück. Ich habe ja in meinem Lauf, wo ich das gepackt habe, da habe ich ja einmal richtig fett Kohle gekriegt. Dann kannst du natürlich coole Sachen kaufen. Ne? Aber der Endgegner mit diesen riesigen Schwarm an Bullets, wo du nur so kleine Löcher hast, wo du da reinspringen musst und alles, da musst du Reflexe wie ein Fuchs haben. Man muss schon ein, zwei Mal da gewesen sein, dann geht's. Ja, aber schaff mal soweit. Also ich brauche ja schon Stunden, bis ich überhaupt so weit komme. Ja, das ist nicht ohne, keine Frage. Ich habe mich auch echt ins Zeug gelegt. Ja, das glaube ich. Ja, das ist da schon krass, ein krasses Spiel. Ja, genau. Roboterarme angeschaltet. Das ist dann schon krass, ja. Und genau, worauf ich eigentlich hinaus wollte, bei Dead Cells habe ich auch angefangen zu spielen, kam schon direkt relativ weit und alle waren so verblüfft. Was? Warum bist du jetzt schon beim ersten Versuch so weit? Aber in Wirklichkeit habe ich so einen Trick angewendet, den der Ballspeed mir mal gezeigt hat oder uns allen gezeigt hat. Man kann so die Speicherplätze swappen. Wenn man einen gewissen Stand hat, wenn man irgendeinen Endgegner zum Beispiel besiegt hat, speicherst du das Spiel, dann kannst du den Speicherstand kopieren und ablegen. Und wenn er einmal gestorben ist, dann fängt das Spiel wieder von vorne an, dann kannst du einfach den alten wieder laden, den alten Speicherstand. Ist da quasi geschummelt, aber so habe ich ja schneller Progress da drin. Aber ich bin da kein ehrlicher Spieler, muss ich sagen. Alles klar. Gut, Locke, dich hatten wir schon. Da sind wir jetzt bei Möwe. Wie geht es dir? Was zockst du momentan? Ja, mir geht es soweit ganz gut. Ich zocke immer Red Pine hauptsächlich. Natürlich nebenbei noch Splatoon und was habe ich noch? Mario habe ich jetzt auch noch am Start. Hier das Mario Wii Bros. Deluxe. Wii Bros. Deluxe, genau. Und das 3D World habe ich jetzt auch kürzlich noch erworben. Ach krass, okay. Ja, genau. Und Pine ist halt auch ein cooles Indie-Game, ist ein Action-Adventure, auch so ein bisschen an Zelda angelehnt, aber von der Machart schon etwas anders, also wie die ganze Story abläuft und so weiter. Man hat halt verschiedene Stämme, die es dort in der Welt gibt, ist auch eine offene Welt letzten Endes, in der man sich komplett rumtreiben kann. Und diese verschiedenen Stämme, die agieren jederzeit und machen irgendwas, bauen Sachen auf, verbünden sich oder streiten sich oder wie auch immer. Und das kann man alles im Spiel auch noch beeinflussen, wenn man so will. Man kann Stämme gegeneinander aufbringen, man kann sich auch selbst verbinden mit denen, man kann, bevor man jetzt irgendein Dorf angreift, vorher so eine vergiftete Fleischplatte da hinschicken, dann wird die schon alle vorher geschwächt und so weiter, also ziemlich nette Ideen in dem Spiel. Man hat also in der ganzen Welt auch so kleine Puzzles, halt wie bei Zelda so ähnlich. Ne? Ja, ich wollte schon sagen, das klingt schon Zelda-mäßig anders. Ja, das ist ziemlich gut gemacht. Also ist halt auch ein Indie-Game. Ich glaube, ich habe da keine 10 Euro, ich habe da 8 Euro irgendwas für bezahlt im Angebot. Und dafür kriegt man schon eine ganze Menge. Es hat halt auch ein paar Macken, ein paar kleine Bugs. Manchmal sind die NPCs so ein bisschen am Rumvibrieren oder am Rumzucken. Ich habe auch schon ein paar Abstürze im Spiel, wenn man jetzt in irgendeine Höhle reingeht oder sowas, wenn er halt gerade mal was laden muss. Ja. Und das ist aber für den Preis vollkommen vertretbar, finde ich. Und da kriegst du ein richtig gutes Spiel für kleines Geld. Und ja, da bin ich jetzt schon einige Stunden dran. Dann ist halt auch viel zusammensuchen. Man kann Materialien überall sammeln. Man kann sich Sachen fertigen. Man hat immer nur gewissen Platz in seinem Beutel, was man lagern kann. Man muss überlegen, was nimmt man mit, was nicht. Man kann an andere Stämme Sachen spenden, damit die einen mehr mögen und so weiter. Und auf dem Weg trifft man Sammler aus anderen Dörfern, die kann man auch attackieren und angreifen. Dann kriegt man halt die Sachen, die die gesammelt haben. Oder Händler findet man auch, Wächter und sowas. Und das ist ziemlich umfangreich. Also es hat sich, ich sag mal so, nach den ersten 10, 20 Stunden geht es dann erst richtig los. Also es hat auch eine Einführungsphase, eine relativ lange, bis man erstmal richtig reinkommt. Aber dann wird es immer besser. Also ich bin richtig drauf hängen geblieben. Und kann es auch echt nur empfehlen. Also ich bin überrascht, dass es da auch so eine soziale Komponente gibt, dass man da irgendwie Verbündete suchen muss und so. Ja, das ist unheimlich wichtig in dem Spiel. Also ne, das hängt auch mit der Story da zusammen und so weiter. Und das ist halt der große Unterschied zu dem Zelda-like, sag ich mal. Ne? Mhm. Und ne, wirklich gut gemacht. Also und das Ganze ist ja eine Studentenabschlussarbeit gewesen. Die haben sich halt noch ein paar Entwickler da dazugeholt, die halt noch ein bisschen da mitgeholfen haben und letzten Endes, also die hauptsächlichen Leute, die da dran gearbeitet haben, die waren zu sechs oder zu siebt, glaube ich. Und das ist schon eine echt große Leistung, was die da hingelegt haben. Also ja, finde ich echt. Vor allen Dingen für so ein Open-World-Spiel und das ist jetzt auch nicht irgendwie Low Poly oder so. Da müssen sie ja schon an den Modellen haben gewissen. Ne? Also die erste Version, die rauskam, die hatte auch eine Menge mehr Macken als die jetzige. Die haben anschließend nochmal einen Patch rausgebracht. Also die Ladezeiten am Anfang waren wohl so an die 10 Minuten, bis das Spiel losging. Und ja. Mittlerweile ist das halbiert oder vielleicht noch 2-3 Minuten, manchmal auch 5. Es ist auszuhalten. Es ist halt immer nur doof, wenn das Spiel einmal abstürzt, dass man halt wieder neu laden muss. Ich hatte an der Stelle, da hat man halt so ein seltenes Gestein, das findet man nicht überall. Das wollte ich mir halt zusammensammeln, damit ich da spezielle Rüstung bauen kann. Und da habe ich halt an einer Stelle das Zeug eingesammelt, habe ich kaputt gemacht, damit ich das dann wieder einsammeln kann, bis ich dann die Masse hatte, die ich brauchte. Und das war halt ein bisschen ätzend, weil man jedes Mal diese lange Ladezeit hat. Ne? Aber im Prinzip lohnt sich das Spiel allemal. Also macht ja auf jeden Fall Spaß. Das finde ich aber bei deinen Spielempfehlungen richtig cool. Zum Beispiel Pine ist so ein Spiel, das wurde ja gnadenlos runtergevotet bei Metacritic. Ist das nur bei 45 knallrot, ne? Und dir ist ja sowas einfach scheißegal. Du guckst dir die Screenshots an, guckst dir ein paar Videos an, probierst es einfach aus und findest die knaller Spiele, ne? Ja, also ich guck mir auch Meinungen an, ich ziehe mir auch Reviews an, was bei YouTube so angesagt ist. Also bevor ich mir ein Spiel hole, kaufe ich dann auch nicht immer auch blind. Also ich gucke schon, wie ist das gemacht und keine Ahnung. Aber man hat ja auch irgendwie schon alle Zocks gehabt und man weiß ja auch ungefähr, was man haben will oder was auch irgendwie gut ist. Und das, ja, also wenn man sagt, das Spiel ist scheiße, dann ist das nicht meine Meinung, sag ich mal, so mein letztes Wort. Ich lasse mich da schlecht von einnehmen, sag ich mal, von solchen Aussagen und mache mir da gerne selbst ein Bild. Vor allem, wenn es für so günstige Kurse rausgehauen wird, ne? Das war aber nur ganz kurz rabattiert, sehe ich gerade mal, für 8,39 €, jetzt kostet wieder 21 Euro. Genau, für 8,39 €. Und es wurde nur zweimal rabattiert, in die ganze Zeit, wo das Spiel erhältlich ist. Also da hast du echt einen Schnapper gemacht. Ja, ist echt gut. Ich brauche jetzt meine Wunschliste im E-Shop auch immer zugange, dass ich die irgendwie aktualisiere und so weiter. Und da sehe ich halt immer sofort, welche guten Zocks im Angebot sind. Also ich habe keine Lust mehr, jedes Mal diese tausenden Angebote durchzublättern, dann picke ich mir lieber ab und zu mal Sachen raus, wenn welche veröffentlicht werden, packe die auf die Wunschliste und warte halt, bis es günstig wird, ne? Ja, das finde ich ja auch immer ganz cool. Ich bin ja jede Woche auch immer hinterher und gucke ja, was so für neue Spiele rauskommen und du weißt meistens über alles doch Bescheid. Also du bist schon echt auf dem E-Shop unterwegs und guckst auch, ne? Ja, ich gucke halt nach dem neuen Veröffentlichen gucke ich eigentlich nur noch. Und dann picke ich mir die Kirschen raus, packe die auf die Wunschliste und das war's. Ne? Ja, voll cool. Nee, das funktioniert ganz gut. Ansonsten habe ich halt noch kürzlich Iconoclasts runtergeladen. Das ist auch so ein 2D-Pixel-Art-Game, also richtig cool gemacht, so ein Jump'n'Run. Man spielt halt so eine Mechanikerin, die hat halt so einen fetten Schraubenschlüssel und so ein Taser, mit dem man auch ein bisschen ballern kann. Und ja, die Optik ist einfach super gut von dem Spiel. Das erinnert so ein bisschen an Sonic. Also ich habe es nur bis zum ersten großen Gegner gespielt, weil es ist einfach so eine Masse an Spielen im Moment. Und das werde ich auf jeden Fall als nächstes in Angriff nehmen. Da habe ich richtig Bock drauf. Und ja. Das habe ich auch schon lange auf meiner Wishlist. Ja. Das war jetzt auch kürzlich erst noch im Angebot. Da muss ich dann zuschlagen. Das kommt nicht so oft, glaube ich. Es geht. Ja. Jeden Monat einmal. Doch, jeden Monat einmal. Ja gut, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Aber es ist cool. Und ja, was soll's, also Mario-Teile kann ich natürlich auch noch von schwärmen. Ich bin sowieso großer Mario-Fan. Das macht ziemlich Bock, vor allem im Multiplayer auch. Der neue Bowser's Fury da, dieser Ansatz da an dem 3D-World-Teil, der ist auch nicht schlecht. Also das macht auch schon Spaß. Das ist halt das erste Mal, dass man da so eine Open World in Mario hat, wo man nicht von Level zu Level springt. Das ist alles ein Stück da. Und ja, macht tierisch Spaß. Das ist halt Mario, ne? Ja. Hast du das nicht schon für die Wii U gehabt? Nein, das war noch nicht. Deswegen habe ich das jetzt bei eBay, da habe ich dann alles zusammen einmal gekriegt. Irgendwie. Das war eine total bescheuerte Situation bei eBay. Ich habe da dieses 3D World mit der Steelbox, wollte da jemand für 78 Euro haben. Und ich habe gesagt, ey, das ist doch viel zu teuer und was soll der hohe Preis und keine Ahnung, ne? Ja. Weil ich habe geguckt, bei Mediamarkt war das dann für 53 oder für 52 Euro, auch mit Steelbox sogar. Und hat erst geschrieben, ja, kostet doch viel günstiger und was soll der Mist hier? Und hatte das sogar schon im Einkaufswagen bei Mediamarkt und sie fragte dann, schick mir mal den Link. Ich sage ja hier und so weiter. Und sie meinte, ja, du sagst, das ist verfügbar. Ich sage, ja, eigentlich schon, ne? Und dann hat man geguckt und das war nicht verfügbar. Man konnte es quasi in den Einkaufswagen schmeißen, aber nicht bestellen. Ja, das war mein Fehler, habe ich dann eingebaut und habe auch gesagt, ja, okay, ne, der Preis ist aber immer noch zu hoch. Und dann habe ich auch gefragt, was du denn für einen Preis machst, wenn ich jetzt noch ein anderes Spiel dabei nehme und noch ein paar Bücher, keine Ahnung. Und dann haben wir uns da irgendwie geeinigt und dann habe ich das einfach alles gekauft. Aber war nicht verkehrt, also ich habe da echt Spaß dran. Ja, sauber. Ja, und du hast natürlich jetzt auch die Ehre, etwas über unsere neue Perle zu erzählen, und zwar Hyperjam. Ja, Hyperjam geht natürlich immer wieder zwischendurch. Wir haben uns ja schon öfter dazu da getroffen, um mal eine Runde zu matchen. Ja, also Hyperjam ist ein ziemlich schneller, aggressiver. Also aggressives Klopfspiel, Ballerspiel, Schrägstich, mit Schwertern, Boxen, Raketenwerfern, Granatwerfern, glaube ich auch, Brawler, ja. Also ziemlich gut gemacht, also ziemlich schnell von der Steuerung. Man kann dashen, man kann blocken, man kann auch gegnerische Geschosse wieder zurückschicken, was ziemlich wichtig ist. Ja, wir hatten ziemlich coole Runden schon in dem Spiel. Wir hatten letztes Mal bei einem Kollegen, hatten wir das zu dritt gespielt und haben uns als vierten Spieler, haben uns einen Computergegner gemacht auf Master. Und das war auch richtig geil. Also echt nicht ohne. Und wir haben auch schon auch da, ne? Locke ist halt der Faustkämpfer in dem Spiel. Der kloppen wir alle mit den Fäusten weg. Alle weg, genau. Ja. Nur noch am besten. Ja, das Krasse bei Hyperjam ist einfach, du fängst so mit deinen Fäusten an, kannst, wenn du willst, direkt schon alle wegboxen, aber dann spawnen so nach und nach Waffen und das ist so ein Spiel, das ist irgendwie easy to learn, hard to master, also du kommst super schnell rein und kannst super schnell Leute erledigen, also wenn man damit frisch anfängt, ne, da kann man auch schon was damit kann man auch schon direkt loslegen und auch was schon reißen. Und das Coole ist ja, du hast ja dieses Handicap-System, dass es ja immer wieder Items gibt, ne, die man sich so einsammeln kann. Dann kann man irgendwie durch einen Schlag, durch einen bestimmten, irgendwann lädt man so die Faust auf, kann man die Gegner ein bisschen brennen lassen oder einfrieren oder verwirrt sein, dann ist unten oben und oben unten und alles. Mhm. Und ja, das ist, hat ja auch so eine gewisse Spieltiefe, ne, wo es eigentlich ganz simpel gemacht ist und so, um sich mal zusammen zu treffen und sich mal zu kloppen, das ist einfach das perfekte Spiel. Überraschenderweise auch mit super Verbindungen. Also die haben echt guten Netcode hingelegt. Ja, die Verbindungen sind echt klasse und was ich natürlich auch richtig cool bei dem Spiel finde, dass es systemübergreifend ist. Also wenn das jemand auf PlayStation hat oder Xbox, ja, stimmt, kann das auch zusammen zocken, ne? Das ist natürlich richtig gut. Ja, stimmt, das kommt auch noch dazu. Also wenn man zu Hause ist, man ist zu zweit zu Hause, da kann der andere sich mit einloggen. Also ne, da braucht nicht jeder das Spiel, es können auch zwei zu Hause auf einem Account spielen und dann zwei andere aus dem Netz dazu und fertig. Ne? Also da kann jeder, wie er will, dazukommen, das ist einfach gut gemacht. Ja, da hat man so einen kleinen Entwickler und die hauen mal das raus, was du sich von den Großen schon seit Jahren wünschst. Ne? Also ja. alles was das dazugehört. Ne? Alles, was halt so das Zocken halt Spaß macht, ist egal, welche Konsole du hast. Man kann mit zwei Leuten lokal einfach in ein Online-Match mit einsteigen. Es macht einfach nur Spaß. Man hat wenig Ärger damit. Ja, das verstehe ich auch nicht. Also bei Duke Nukem war es da echt ärgerlich. Da hatte ich eigentlich auch richtig Bock drauf, dass wir das da zu viert oder was durchballern, aber das ging ja gar nicht. Ne? Ja, Duke Nukem, Riesentitel. Ne? Jeder kennt das damals aus der PlayStation und so weiter. Und dann wirfst du das rein und man fliegt ständig raus, aber man kann den Spiel nicht mehr nachjoinen. Ne? Und das ist dann auch noch ein Koop-Multiplayer. Das kannst du vergessen. Das ist ein Spiel. Also super, auch dass man sogar bis zu 8 Leuten die Story spielen kann und so weiter. Also die haben ja auch sämtliche Maps da reingepackt aus mehreren Teilen. Und also von der Idee fand ich es einfach klasse, aber dass es dann so umgesetzt wurde, das konnte man vorher nicht wissen. Ne? Ja, wir müssen das unbedingt mal lokal durchzocken. Also ich habe da noch mega Bock drauf. Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch einige, die da auch Bock drauf haben. Also da kommen wir mal zusammen. Da würde ich mich riesig drüber freuen, aber wir haben da zumindest schon mal einen Stichtag, wo wir es mal zusammen zocken können. Auf jeden Fall. Ja. Alles klar, Möwe. Dann leite ich mal über zum Urban-Champ. Wie geht es dir? Was zockst du so? Ja, mir geht's soweit gut. Und ich habe vor kurzem auf dem GameCube tatsächlich Crash Nitro Kart durchgespielt. Kennt das jemand? Also ich habe Crash Bandicoot Racing damals auf der PlayStation durchgesuchtet. Also ich habe nachher Super Nintendo und eine PlayStation bekommen und ich suchte unbedingt einen Ersatz für Super Mario Kart, weil wir das jeden Tag gespielt hatten. Und dann hatte ich Crash Bandicoot Racing und seitdem hat das immer einen besonderen Platz in meinem Herzen. Also wenn ich dann das schon was, also ich habe die Nachfolge danach nicht mehr geholt, auch jetzt nicht für die GameCube, aber das ist super. Ich finde das Spiel einfach klasse und ich kann jeden verstehen, der es gerne spielen möchte. Genau, bei mir fing das eigentlich an, dass ich das damals auf dem Game Boy Advance gespielt habe, Nitro Kart. Dann habe ich gesehen, es gibt doch eine Version für den GameCube und dann habe ich natürlich direkt mal angeschmissen. Abgesehen, dass die, bis auf das jetzt vom Game Boy, das sah ein bisschen wie Super Mario Kart aus dem Crash-Style. Und das mal auf der GameCube war halt so richtig in 3D, auch mit Driften und so. Was ich einfach richtig cool finde, ist einfach die Story, weißt du, du kannst da so in die Level fahren, hast dann deine Rennen, dann hast du halt noch so Zeitrennen und kriegst dafür so ein Relic und so solche Marken halt. Und jetzt haben die, glaube ich, ja für die Switch, ne, das war eigentlich das, was ich ansprechen wollte, CTR rausgebracht. Das ist ja, glaube ich, das Remake von einem PS1-Titel, kann es sein? Das hieß auch Crash Team Racing, stimmt. Genau. Das müsste ein Remake sein. Und das Geile ist, die Strecken von Nitro Kart vom GameCube, die sind auch in dem Remake mit drin. Also das sind quasi beide Spiele in einem. Und da ist dann auch nochmal so ein Story-Modus drin. Und da sitze ich gerade dran. Und der macht mir eigentlich auch ziemlich Spaß. Ja, glaube ich. Ja, der Macho Man Mo, der ist ja heiß hinterher, ne? Der hat das ja ohne Ende gegrindet und hat ja schon alle versucht, damit anzufixen, aber das Spiel hat ja so extreme Ladezeiten anfangs gehabt. Ich glaube, das wurde nachgepatcht und deswegen haben es viele halt fallen gelassen, ne? Ja, ist besser geworden. Ich habe das mir auch am Anfang gekauft. Ich habe sowieso so ein Problem mal gehabt, das ist jetzt besser geworden, dass ich grundsätzlich eine Zeit lang nur Spiele gekauft habe, die aber dann nicht gespielt habe. Also mehr so in Richtung Sammler gegangen. Das ist mir irgendwann aufgefallen, hat mich auch geärgert und jetzt bin ich wieder so drauf, dass ich die Spiele, die ich jetzt auch erstmal habe, deswegen kaufe ich keine mehr, dass ich die erstmal alle spiele, weil man kann ja nicht, irgendwie ist das dumm, wenn man Spiele kauft und die nur rumliegen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe auch schon für die Switch über 100 Spiele. Also ich versuche da auch hinterherzukommen. Ich versuche wirklich alles auch zu zocken, aber damals kamen immer so coole Angebote, die krassesten Indies, wie die man gerne mal zocken wollte. Die gab es dann irgendwie für 2-3 Euro und da hat man sich gedacht, boah, jetzt holst du das und zockst es sowieso irgendwann mal. Ne? Ja. Aber mittlerweile fahre ich da genauso wie du. Also ich hole mir erst ein Spiel, wenn ich so nichts mehr zu zocken habe und wenn ich da auch Bock drauf habe. Ne? Und nicht irgendwie was zusammenzusammeln. Ich habe zum Beispiel das Xenoblade Chronicles 2 habe ich mir geholt, weil alle gesagt haben, das ist toll. Mhm. Habe mich kaum davon informiert. Und jetzt liegt's hier bei Eisen. Ne? Der zockt jetzt. Und ich habe es nur 5 Minuten angespielt. Das ist peinlich. Das ist bei mir mit Ori and the Blind Forest. Da haben so viele gesagt, auch Influencer, die ich auf YouTube gucke, das ist ein richtig geiles Spiel. Ich fand den Soundtrack von dem Spiel auch ganz geil. Ja. Ich hab's halt angespielt. Ich fand's auch nicht schlecht, aber irgendwie hatte ich da gerade einfach nicht die Motivation, das weiterzuspielen. Da muss ich mich auf jeden Fall auch nochmal dran setzen. Das hatte ich auf jeden Fall auch noch vor. Ja, man also muss doch einfach. Das Spiel auch gut gefallen. Ja, das ist so, für von Ori höre ich nur Gutes, aber man muss halt irgendwie auch Bock auf das Genre haben, ne? Ja, wenn du keinen Bock auf Plattformen hast, da bringt dir der beste Plattformer nichts. Ja. Das war bei mir einfach der Fall. So, das ist auch so offen gestaltet, so plattformermäßig, und ich dachte mir so, boah, irgendwie gerade nicht so Lust auf Plattformer. Und da hat man einfach so Phasen, und jetzt habe ich das mit den Racing Games gerade irgendwie richtig krass. Dann habe ich manchmal, also zwischendurch spiele ich halt auch immer im WMCGT dann Fighting Games oder sowas. Street Fighter 5, okay. Ja, ein Spiel, was ich sehr feiere, das spiele ich dann online, da macht der Retus auch, ist das schlimm, wenn ich jetzt dafür Werbung mache? Das ist ja jetzt quasi. Ach was, nein, erzähl. Ja, der macht Bundesliga mein League, so Online-Turniere, ne, geht ja gerade auch nicht anders. Sonst gibt's ja, keine Ahnung, da kann der Mo, glaube ich, mehr zu sagen. Normalerweise auch noch Turniere in Real Life, das ist auch, also der Moritz hat mir da mal, der hat mir da mal Videos gezeigt von diesen Turnier-Szenen, das ist schon echt manchmal heftig, was da so gemacht wird. Wie viele Leute da sind, wie die einfach das hart feiern. Aber auch nicht nur Street Fighter, da werden auch so einfache Spiele wie Windjammers gespielt. Habt ihr das mal gesehen? Oder kennt ihr das? Ich liebe Windjammers. Ja, oh, aus und gewonnen! Raketenwurf! Ja, klar, Mann. Lüfter, Mann. Da hat Mom ja auch Bilder von solchen Turnieren gezeigt, wo die gegen irgendwelche Luxemburger gespielt haben. Das war viel zu geil. Ja, legendär, der erzählt da immer von. Ja, locker, das hat einen Online-Modus. Aber das ist halt ähnlich wie bei Fighting Games. Das sind so Spiele, da kommt es halt auf die Reaktion an. Ne? Also es gibt ja so Online-Spiele, da kann man so predicten, da kann man so vorhersagen, okay, was kann als nächstes passieren. Wie zum Beispiel so ein Ego-Shooter, dann weißt du, okay, irgendwann guckt da einer um die Ecke. Aber bei sowas wie Windjammers oder Fighting Games, da geht es echt darauf. Dann guckst du auf die Fäuste, auf den Charakter vom Gegner, wenn der sich irgendwie vor oder zurück bewegt, musst du direkt dagegen kontern, direkt eine Bewegung dazu machen. Und deswegen ist das online immer schwierig, obwohl Moa erzählt, dass sich halt dieser Rollback-Netcode sich so gut entwickelt hat, dass man da eigentlich quasi gar keine, dass man da kaum Input-Delays haben soll oder die nicht bemerkbar sind. Aber ich habe das selbst aber noch nicht erlebt. Aber ich spiele eher auf dem Level. Bei mir spielt das auch keine große Rolle. Also mit mir kannst du auch mal Windjammer spielen, wenn du willst. Ja, da hätte ich mal Bock drauf. Aber das Ding ist, glaube ich, auch wenn du Windjammer so, du kannst da beim ersten Teil scheinbar Ranked online spielen und sowas. Also casual, aber du findest da niemanden. Also das wird auch gar nicht online gespielt. Ja, das ist halt ein typisches Spiel. Das ist auch einmal der Online-Modus, der ruckelt halt auch ein bisschen, ne, weil es halt keinen Rollback-Netcode hat. Und zum anderen sind solche Spiele einfach schwierig online. Ne? Das ist halt wie bei Fighting Games, da hast du ja auch immer deine Local Communities, weil es einfach was anderes ist. Ne? Wenn du da lokal gegen einen spielst und da hast du direkt die 1:1 Reaktion, der macht dich fertig, wenn du nur halt so ein Online-Warrior wie Moma sagt und unterwegs warst. Ja, da fallen noch viel mehr Aspekte mit rein. Da kommen ja auch so Sachen wie, dass du ein besseres Feedback hast, wenn du lokal hast. Der Progress ist auch dadurch viel besser. Du redest halt immer mit der Person. Online ist das manchmal so, du spielst Spiele, denkst du, du hast den Dreh raus, auf einmal kommen 10 Matches gegen irgendwelche Matchups oder die du dachtest, du konntest die gut oder wüsstest das und du wirst auf einmal auseinandergenommen und du verstehst aber einfach nicht, was du falsch machst oder warum du verlierst. Ja. Und das kann einen manchmal richtig triggern, sag ich mal, wenn man da so ambitioniert ist, besser zu werden. Und deswegen ist lokal viel besser. Ja, also ich muss auch sagen, seitdem ich halt auch öfter mal zum Core-Gamer-Treff gegangen bin, da sitzen halt Jungs, ne, die haben Spiele durch und durch verstanden. Also ich sehe Möwe zum Beispiel auch als jemanden, der so Spiele generell durch und durch verstanden hat. Und wenn du mit solchen Leuten dann zusammenspielst, die können dir einfach so stark helfen und dass du auf einmal merkst, okay, ich habe einen riesigen Progress auf einmal. Das hatte ich damals, wo ich den Core-Gamer-Treff neu kennengelernt habe, habe ich mir auch Enter the Gungeon vorher schon geholt, habe da schon 20 Stunden rein investiert und ich kam einfach nicht weiter als bis zum ersten Boss. Da habe ich mir gedacht, was ist denn hier los? Da habe ich ein paar Mal mit einem Mo gezockt, der hat gedacht, achte hier drauf, achte darauf, guck, dass du nicht so viel dodgst und was weiß ich. Und die ganzen Tipps, die er mir gegeben hat, dann auf einmal hat es einfach gefluppt. Dann hast du viel mehr Progress drin gehabt. Also es hat sich da schon einmal macht natürlich Spaß, mit anderen Leuten zusammen zu spielen, dass man die auch sieht und so, aber man hat auch echt einen besseren Progress, also man lernt da was von. Oder ich habe mal mit dem Chris Green so ein NES-Spiel gespielt, da habe ich auch erstmal zu Hause mit angefangen, das war wie ist das doch, weiß ich jetzt nicht, das war in diesem NES-Emulator mit drin, konnte man rumfliegen, musste sich durch so ein Raumschiff durchballern und da habe ich halt auch ein paar Mal mit gestartet. Hab das gar nicht so viel verstanden. Chris hat mir. War das ein Schmapp oder Schump oder wie man die nennt, diese Schmapp? Ja, genau, das war ja so ein Schmapp. Aber ich weiß den Namen jetzt nicht. Also, da sind ja einige Schrottspiele dabei. Ne? Das war auch unter Kategorie. Das war. Ja, genau. Moment, wie ist das denn? Nee, Moment, das ist das Turtles Arcade Game. War das Gradius? Oder Gradius? Muss ich mal selbst nochmal angucken. Oder das Life Force? Nein, Life Force heißt das. Life Force? Nee. Radius war es nicht, Gradius war es nicht. Du warst so eine Figur. Du warst kein Raumschiff. Ach, war das so ein. Konntest du auch in so einem Auto reinsteigen? Ich glaube nicht. Das hatte auf jeden Fall einen Koop-Mode gehabt. Ah, okay. Aber also auf jeden Fall. Ist gar nicht schlimm, das ist auch nichts zu empfehlen. Also worauf ich auf jeden Fall hinaus wollte, ist, der Chris kam rein, hat mir über die Schulter geschaut und dann habe ich ihn gefragt, ja, willst du mitspielen? Klar, ist er mit reingejoint, dann haben wir das zusammengespielt und dann auf einmal hat er mir erzählt, ja, das Item kann das, was ich erstmal gar nicht verstanden habe. Ne? Und er guckt sich das da 2 Minuten an, hat das ganze Spielchen analysiert. Ich habe schon gedacht, krass, das irgendwie kommt das bei mir so nicht an. Also der sieht irgendwie eine GUI, eine User-Interface, der sieht, was man einsammeln kann und achtet genau, was da mit einem passiert und so, dass er sofort versteht, welche Items welche Funktionen haben. Das fand ich schon beeindruckend, muss ich sagen. Und das ist dann auch wieder was, lernst du einfach dazu oder verstehst Spiele besser und dann kannst du dir auch, hast du auch einfach mehr Spaß dran, ne? Weil du dich da nicht so durchbeißen musst oder weil du da nicht irgendwie auf einmal so 5 Fragezeichen hochkommt, warum passiert denn jetzt das? Da hat man irgendwie so einen gemeinsamen Progress und eine bessere Definition, ne? Kann ich deswegen völlig nachvollziehen. Ja, also gerade meintest, achso, Entschuldigung. Ja, wir sind, glaube ich, auch gerade ein bisschen abgedriftet vom Thema. Wir sind ja gar nicht mehr bei der Switch. Ich war gerade jetzt gerade schon bei Shoot'em Ups, aber da gibt es ja auch, glaube ich, sehr viele gute für die Switch. Also ja, klar. Da ist man ja eigentlich doch noch beim Thema. Ja, aber um nochmal so kurz zu sagen, was bei mir auch mal so ein Dauerbrenner ist, jetzt momentan nicht mehr, ist halt Smash, ne? Also mit Freunden vor allem, oder auch im CGT haben wir das gern gezockt, das macht immer Bock. Ja. Mit Items ohne ist mir eigentlich egal, wenn man Tryout macht man halt mit Stocks und mit hier 4-5 Minuten und halt nur Omega oder Plattform, ne? Diese Standardregeln halt. Ja, was noch? Thumper ist ein richtig cooles Spiel. Oh ja, das ist ein Rhythmusspiel, ne? Ja, so ein Rhythmusspiel, auch irgendwie mit Reaktion, aber man muss schon den Ton haben, wie du sagst, mit Rhythmus. Da hat man, ja. Man fährt halt einen Käfer und dann gibt's halt so ein Spiel im Plus-Modus. Und in dem normalen Spielmodus, da kannst du die einzelnen Abschnitte wiederholen, wenn du stirbst. Und beim Spiel Plus-Modus musst du so ein richtig langes Level am Stück durchmachen. Und wenn du einmal getroffen wirst, dann geht dein Panzer quasi so kaputt. Und wenn du nochmal irgendwie gegen eine Wand fährst, dann war es das. Und du kannst dann mal Spielen Plus mit so einem Trick, wenn du eine richtig lange Kombo mit diesen Rhythmusfeldern machst, dann kannst du deinen Schutz wiederkriegen. Und das spiele ich auch mal zwischendurch. Mega geil spielen. Ja, ich habe das bei MoMA angezockt. Das hat mir auch riesig Spaß gemacht. Möwe, kennst du das? Thumper? Habe ich schon oft gesehen, viel Gutes gehört. Ja, hatte ich letztes Mal sogar schon überlegt, was zu holen, als das im Sale war. Das ist auf jeden Fall was für dich. Das hat auch total die visuellen Eindrücke hast du da und so. Das ist echt cool. Habe ich schon keinen im Auge. Bei Rhythmus spielt tut mich ja oft schwer irgendwie. Also hier, was du ja gespielt hast, wo Zelda auch noch irgendwie seinen Auftritt hatte, dieses Rhythmusspiel. Das hast du durchgezockt, glaube ich. Warte mal. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall war da auch hinterher noch eine Zelda-Kombi irgendwie mit dem Spiel. Und ja, das ist mit den Rhythmus-Sachen immer so eine Nummer. Da bin ich noch nie richtig warm geworden, sag ich mal. Aber ich sag mal, das mit Splatoon war ja genauso. Da hatte ich auch überhaupt erst gar keinen Bock drauf. Und dann habe ich das Spiel so viel gezockt, ey. Keine Ahnung, das ist manchmal so, ne? Drift of the Necrodancer. Drift of the Necrodancer, das war's, genau. Ja. Und was ich gerade noch sagen wollte, war, wo du meintest, hier wegen Xenoblade Chronicles 2, das Spiel habe ich auch viel gezockt, auch sehr weit gespielt und da kann ich auch nur sagen, da muss man dranbleiben. Ich sag mal, das sind glaube ich so die ersten 50 Stunden oder was. Irgendwann kriegt man einen fetten Roboter und dann wird das Spiel wirklich gut. Hast du gehört, Eisen? Ja. Ja, ich sage jetzt mal, vom Kampfsystem bin ich natürlich andere Spiele gewohnt und am Anfang ist man da erstmal so, das ist es jetzt so. Also storymäßig finde ich es auch schon geil, deswegen zocke ich es eigentlich auch weiter. Und wenn du dann in der ersten Stadt auf den ersten großen Titanen dann bist, da bin ich jetzt gerade, ich habe jetzt circa 10 oder 15 Stunden gespielt, also weil ich grinde gerne am Anfang immer gern. Mhm. Und ja, das macht schon Bock, aber ich lass mich überraschen, was denn noch ergibt. Es zieht sich am Anfang, ich kann es nur sagen, also man muss dranbleiben und sobald man den ersten Roboter kriegt, das kriegt man auch mal so einen Aha-Moment, da wird es nochmal echt cool. Da kommt man auch schneller von A nach B, man muss sich die ganze Zeit rumrennen und so weiter. Also man kann jetzt ja auch fliegen, was richtig geil ist. Also die Welt haben sie ja richtig schön gestaltet auch. So von ja, ja finde ich auch super. Das ist richtig schön gemacht, ne? Und wenn du dann noch da rumfliegen kannst, das ist echt der Hammer. Ja, cool. Ja, Katz, ich wusste gar nicht, dass du das hast und so lange gespielt hast. Doch, ich habe das auf der Wii U habe ich das durchgezockt, mehr oder weniger. Ah. Und ja, genau. Später kriegst du auch noch was sind das, so Prototypen von Kampfrobotern, die kannst du frei zocken, die sind halt nochmal extra krass. Ne? Da habe ich geschafft zu kriegen, da gibt es irgendwie mehrere und du musst halt jede Menge Material dafür erstmal irgendwie looten, damit du dann den überhaupt bauen kannst. Aber richtig gut gemacht, auf jeden Fall. Ja, cool. Alles klar. Ich glaube, da habe ich jetzt alle durch. Dann können wir ja... Vor einem Spiel... Erzähl. Streets of Rage 4 ist auch noch so ein mega Indie-Game. Hat da oh ja. Oh ja, oh ja. Also, das habe ich mit meinem Bruder gezockt. Wir haben das rauf und runter gespielt. Wir haben das nicht mehr weggelegt. Ne? Das ist einfach... Ich weiß nicht... Das, allein schon der Soundtrack, ne, also da streiten sich, glaube ich, ein paar, aber ich finde einfach, der ist, also der von dem Spiel jetzt, ne, der Originale, nicht der Retro, kann man, glaube ich, auch einstellen. Der ist so gut an das Spiel, an die Situation angepasst, das ist echt krass, das ist wirklich eine Meisterleistung, ich muss sagen. Ich höre manchmal nur die Musik von dem Spiel mir so an, weil ich das geil finde. Ja, das ist auch geil, wenn die Mucke gut ist, auf jeden Fall. Ja, ja. Erzähl, Locke. Wo wir ja gerade bei Mucke sind, da ist natürlich das beste Spiel Slabs and Beans. Ja, das hat der Voicebeater, das er gerade noch erwähnt, der hat das ja auch schon durchgezockt. Der steht da auch voll drauf und das hat auf jeden Fall die coolste Musik aus den ganzen Bud Spencer-Filmen. Ach so, ja, das ist cool. Das ist ein geiles Feeling, ne? Ja. Wo gerade hier wie ist das? Street of Rage oder was? Ja, genau, Street of Rage. Das ist so ein Freedom Affair, wo man so viel zocken kann. Hat man Takeover gezockt? Das würde mich auch mal interessieren, ob das was kann. Stimmt, du hast gerade so ein bisschen übersteuert geklungen bei mir. Ja. So, ich meine, The Takeover? The Takeover. Habe ich auch noch nicht gespielt. Ist halt auch so ein Beat'em Up. Sieht ganz nett aus, aber ich weiß halt auch nicht, wie es ist. Ne? Deswegen wollte ich mal fragen. Da kommst du wieder, ne? Du weißt immer alle Spiele Bescheid, das ist unglaublich. Das ist krass, oder? Ja, The Takeover, hier siehst. Ja, ja, es sieht auch ein bisschen aus. Ja, es sieht wie Streets of Rage aus, ne? Nur, ja, das ist ein Streets of Rage-Derivat auf jeden Fall. Die haben da viel von sich inspirieren lassen, sage ich mal. Ist auch so ein Comic-Art-Style, oder? Ja, genau. Ich kann ja mal so ein Screenshot posten, aber hört man natürlich nicht. Ich kann die Pixel mal audiovisuell übertragen. So. Ja, das. Genau. Okay. Ja, das sieht sehr nach Streets of Rage aus. Ja, also was ich empfehlen kann, wenn man auf Beat'em Ups steht, ist Mother Russia Bleeds. Das Spiel ist nimmt sich halt ein bisschen selbst auf den Arm, ne? Da muss man sich halt durch Russland kloppen und die Russen haben halt irgendwie so Experimente an den Menschen gemacht und deswegen muss man sich immer so Injektionen holen, wo man irgendwie so ein Rage-Mode kommt und alles niederkloppen kann, was auf einen zukommt und man kann, wenn man ein bisschen weiter progresst hat, sich immer verschiedene Injektionen auch freischalten und so. Und das macht riesig viel Spaß. Man kann auch Schweine verkloppen. Ja, und dann irgendwelche abgerafften Leute. Und klar, kannst du die ganzen Items hochnehmen und die damit verprügeln und so. Das ist super gemacht. Vielleicht sollten wir die Spiele, die wir hier so besprechen, wir kennen ja nicht alle, dass wir die irgendwie mal so schreiben und dass ich dann danach zum Beispiel nach dem Podcast mir die mal so im Shop angucken kann. Weil ich glaube, ich merke mir das nicht alles. Ja, also wir können... Ja. Ich hatte auch den Gedanken, dass man da mal so eine Liste fertig macht. Also ich habe ja auch noch jede Menge Zocks in der Liste, die ich auch mal irgendwie mit reinschmeißen kann, das selbst zu viel alles zu erzählen. Ja. Das wäre eine ganz gute Idee auch mal. So, dass man einfach eine aktualisierte Liste hat irgendwie, ne? Ja, ja klar, haut raus, ne? Das sammle ich dann zusammen, kann das irgendwo anpinnen, was so gerade bequatscht wurde. So machen wir das. So, aber jetzt müssen wir langsam die Überleitung finden, damit wir noch über 4 Jahre Nintendo Switch reden können. Ich fange mal damit an, und zwar war ich da heiß hinterher. Ich habe erstmal 2016 war das, Studium kurz vor Ende, und ich habe mir während des Studiums gedacht, boah, darfst dir keine Konsole holen und auch keinen Gaming-PC oder so, weil ich da schon ziemlich so davor hänge, ne? Also ich habe da ziemliche Zocksüchte, die ich dann ausleben muss. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, fürs Studium verzichtest du drauf, habe ich aber nicht ganz geschafft. Gegen Ende habe ich mir doch so eine Xbox 360 geholt, weil mein Mitbewohner, wo alle so die WG-Nachbarn hatten welche, nämlich mal zu denen rüber, um NBA 2K bei denen zu spielen, weil irgendwann wollte ich das zu Hause spielen, weil die besser waren als ich. Und ich bin normalerweise voll der Basketball-Simulationsfreak, und das konnte ich nicht auf mich sitzen lassen und musste ich das hardcore grinden. Und was mich da halt aber nervte bei der Xbox 360 war, du hast da kaum Local Multiplayer gehabt. Also diese typischen Couch-Koop-Spiele. Zumindest habe ich kaum welche gefunden. Und dann bin ich hier beim Möwe auch öfter mal gewesen, und auch damals auch. Und der hatte halt immer eine Nintendo am Start. Und Nintendo hieß immer, du konntest zusammenzocken. Du konntest alle möglichen Spiele einfach im Koop-Modus einfach zusammenzocken. Das hat mir auch riesig viel Spaß gehabt, und ich wollte dieses Erlebnis einfach auch gerne mal wieder haben, dass man Dinge auch mal zusammenspielen kann, nicht mit online oder so. Man sitzt sich zusammen, jeder hat einen Controller in der Hand und zockt das dann halt. Und dann habe ich aber gehört, gegen Ende 2016, okay, die Nintendo Switch soll rauskommen mit Eiswürfeln in den Joy-Cons drin, war da richtig heiß hinterher. Hab dann im Januar, saß ich dann auch auf der Arbeit, hab Amazon aufgehabt, und dann habe ich immer hier Steuerung F5 die ganze Zeit wie wild gedrückt, bis diese Konsole endlich online war, weil Konsolen sind ja super schnell ausverkauft. Und dann war die online, ich drück auf Enter, hab das Ding im Kasten gehabt, hab das dann bestellt gehabt, und da war ich schon unterwegs und habe so auf ein paar Discords halt Kontakte geknüpft, die jetzt auch auf die Switch gewartet haben, und die haben alle die Switch vor mir bekommen. Also meine kam 2 Wochen später, obwohl ich da wie ein Irrer direkt Minute 1 das Ding schon in meinem Warenkorb hatte und bestellt hatte, hat nichts gebracht. Das war echt ein bisschen ärgerlich. Da musste ich dann 2 Wochen hinterher zocken, ja. Wie du darauf gewartet hast. Ja, jeden Tag habe ich mich geärgert. Ja, der Locker, der kriegt da immer mit, wenn ich da irgendwie mich über was ärgere. Dann kotze ich mich meistens bei ihm auch aus. Genau, ja. Und ja, damals gab es auch nur eine Handvoll Spiele, ne? Wo das da frisch rauskam. Also was gab es da? One to Switch, Breath of the Wild, Bomberman, Super Bomberman Air, I'm Setsuna, Snipper Clips, Shovel Knight und Fast RMX. Also was ich mir sofort geholt habe, war Fast RMX, was ich bis heute nicht bereue. Da haben wir schon riesige Turniere mitgespielt. Ist einfach ein Megaspiel. One to Switch habe ich mir geholt, was natürlich einfach nur eine Demo war. Aber Leuten zu zeigen, wenn man die Switch-Funktion zeigen will. Also ja, ja. In Holland mit Leuten, da habe ich die ja mitgehabt im Urlaub und habe das einfach mal ausgepackt, das Spiel, und denen die Switch gezeigt, die auch nicht so mit Gamings was zu tun hatten. Das ja, ja. Ja, ja, das stimmt. Also ich immer, wenn Weihnachten ist oder so, schmeiße ich One to Switch rein. Wenn Mutter mal mitspielen möchte, mit ihr habe ich letztes Weihnachten übrigens Smash Bros. Gespielt. hat sie auch Spaß dran gehabt, weil ich kann nix, ne? Und die anderen konnten auch alle nix. Und smashen, das konnten wir alle. Das ging dann. Ja, aber du hast recht, One to Switch, das kommt immer gut an, auch bei Non-Gamern. Also das kann man gut spielen, ne? Weil man, die Diskussion hatten wir heute auch schon, weil man halt diese Koordination ist dann einfacher, als wenn ich Eingaben über den Controller mache, wenn ich da alles per Bewegung machen muss. Ja, Shovel Knight habe ich mir geholt, dann auch tatsächlich durchgespielt. Auch ein super, super Spiel. Deswegen musste ich mir Cyber Shadow auch noch durchspielen, was vor kurzem rauskam, ist auch von Yacht Club Games. I Am Setsuna habe ich mir nie geholt, nie reingeschaut. Super Bomberman R bin ich der absolute Nerd. Ich liebe Bomberman und muss es auch ständig spielen. Musste das natürlich auch sofort kaufen. Oh, ja. Ja, und Breath of the Wild, klar. Also das Spiel habe ich sofort gestartet. Also als ich die Konsole da hatte, ich hatte Breath of the Wild schon im Schrank stehen. Ne? Konnte mir immer die Verpackung anschauen. Oh, wie schön. Aber sobald ich die Konsole da hatte, musste ich das Ding anwerfen und sofort Breath of the Wild spielen. Und ich muss sagen, das letzte Zelda, was ich intensiv gespielt hatte, war Ocarina of Time. Mhm. Und da hast du ja so ein bisschen Open World, quasi nicht, weil ja immer wieder die neuen Ebenen geladen werden müssen, aber es wirkt so. Und dann aber Breath of the Wild zu spielen, du guckst dir einfach den Horizont an und weißt, okay, du kannst jetzt einfach bis da hinten durchlaufen und alles Mögliche erleben und die verschiedenen Möglichkeiten, wie man Gegner erledigen kann, was man da alles erleben kann. Das ist nach wie vor, also meines Erachtens, das beste Zelda. Ich weiß, damit werde ich jetzt viele wütend machen mit dieser Aussage, aber für mich... Ocarina. Ja, also für mich ist das, also Breath of the Wild schon das beste Zelda-Spielerlebnis, was ich bisher hatte. Kann ich aber verstehen, kommt bei mir auch nah dran. Mhm. Naja, mir fehlen ja noch ein paar eigentlich, ne? Mir fehlen einige. Du musst mir noch einige zeigen. Ich weiß, du hast alle am Start. Kommt ja Skyward Sword, ne? Für die Switch. Das Remake. Oh, super Teil, super gut. Kann ich auch nur auf dem Spiel gewesen, auf jeden Fall. Das habe ich auch auf der Wii damals. Vor allem kann man das Schwert und den Schild mit der Bewegungssteuerung steuern. Das macht irgendwie Bock. Also ich hatte da echt Spaß dran. Auf der Wii gab's das, genau. Ja, das haben wir jetzt mit Eingabemethoden gemacht, ne? Ungeändert. Dass man da, dass man auch gebannt spielt. Kannst du das auch machen, ja, dann bewegt sich das Schwert so, wie du den Sticks bewegst, quasi. Genau, ja. Kann sogar noch akkurater als auf der originalen Wii sein. Ja, das hoffe ich auch, ja. Die Bewegung oder mit Stick? Was meinst du mit akkurater? Die Bewegung. Ah, okay. Da bin ich mir manchmal nicht sicher, weil du hattest ja bei der Wii noch diesen Infrarotleister, ne? Und diesen Motion Control, die Geschwindigkeitssensoren. Ich bin mir manchmal nicht sicher, ob die Kombination aus beiden dann im Endeffekt doch besser ist, genauer ist, aber scheinbar nicht. Ja, wird halt behauptet, ne? So von Nintendo. Kann natürlich auch nicht stimmen. Das ist ja, glaube ich, auch noch nicht draußen. Ja, hat einer von euch denn schon mal irgendwie groß was mit den Motion Controls gespielt an der Switch? Und hat er irgendwie einen Vergleich zu mir? Also ich zock ja Splatoon ziemlich viel und ich hab die ersten fast 1000 Stunden mit Splatoon nur mit dem Stick gespielt. Bis ich dann halt mir auch mal ein paar Tipps bei YouTube gesucht habe von irgendwelchen Zockern, die das Spiel schon drauf haben. Und die haben halt alle gesagt, Motion Control ist das Ding. Und dann habe ich mir erstmal irgendwie rantrainiert, mit Motion Control zu zocken und das ist echt selten. Also ich kann jedem empfehlen, wenn es irgendwie Ego-Shooter rauskommt oder sonst was, Motion Control, das ist der Hammer. Ja. Man ist dreimal schneller platziert, man ist genauer, präziser, das ganze Programm. Also das dauert irgendwie 2, 3, 4 Stunden, bis man sich daran gewöhnt, aber dann wird es immer besser. Ja, ich muss auch sagen, Splatoon 2 war wegen diesen Motion Controls ein absoluter Gamechanger für mich. Aber ich muss sagen, Nintendo hat das auch extrem gut hinbekommen. Also ich habe schon Spiele gehabt, da gab es Motion Control, das war einfach der allerletzte Scheiß. Du konntest nichts mit anfangen. Ja, stimmt auch. Aber bei Ego-Shootern kommt's gut. Also bei Doom fand ich es auch nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall. Bei Doom ist das ganz schön gemacht auch. Man hat die Motion Control an und gleichzeitig kann man aber auch noch mit dem Stick zielen. Also das ergänzt sich dann so ein bisschen, ne? Ja, ich habe zum Beispiel hier mit Macho Man Mo und Chris Green zusammen Zombie Army Trilogy, also die ganze Trilogie durchgespielt. Da gibt's auch Motion Control, aber nur, wenn du irgendwas ganz fein nur anvisieren willst. Macht Sinn, finde ich, aber manchmal willst du dich auch schneller irgendwo hinbewegen, weil du es einfach von Splatoon kennst. Ja, geht halt nicht. Dann ist das auch irgendwie ein bisschen doof gelöst. Ja, bei Splatoon ist es ja auch so, dass man sich nach links und rechts auch mit dem Control-Stick bewegen kann und nach oben und unten halt nur mit Motion. Und wenn man sich jetzt einfach schnell umdrehen will, dann drückst du halt mit dem Stick nach links und drehst den Controller gleichzeitig nach links und du bist sofort umgedreht letzten Endes. Ne? Also das geht dann nicht schnell. Ja, das stimmt. Gab es denn hier sonst jemanden, der sich die Switch direkt zur Release geholt hat oder war ich der einzige Freak? Ich war auch so ein Freak. Du hast ja auch so einen Release-Track gehabt? Ja, aber direkt am ersten Tag. Ach, krass. Ich hatte einen Kumpel im Saturn in Oberhausen. Der hat das Ding für mich zurückgelegt mit Zelda und dem Plastikschwert noch dabei, keine Ahnung. Und ich erinnere mich. Ja, ich weiß auf jeden Fall noch, wie ich da allein mit dem Auto hingefahren bin. Hab das Ding da abgeholt und saß erstmal irgendwie kurz im Auto, guck mir das nur an und denk mir auch, du Scheiße, wie geil ist das denn jetzt? Ne? Ja, ja. Ich weiß, als ich zurückgefahren bin, musste ich irgendwie mich konzentrieren, dass ich auf den Verkehr gucke und nicht die ganze Zeit das Ding angucke. Ach du Scheiße. Ich hatte da richtig Bock drauf zu der Zeit, auf jeden Fall. Und sowieso, ich bin ein großer Zelda-Fan auch. Ich habe sämtliche Zelda durchgezockt und das war natürlich das Nonplusultra, als dann neue Nintendo mit einer neuen Zelda-Geschichte kam. Das war schon der Hammer. Ihr könnt auch gar nicht glauben, wie lange ich auf Breath of the Wild gewartet habe. Das war ja sehr lange Entwicklung. Dann wurde da mal was gezeigt. Da kann ich mich noch genau an das Interview von Nintendo erinnern, wo die dann nur diesen Wald gezeigt haben und dass man da so einen Äpfel hochheben konnte. Da waren so ein paar Pferde, das war's. Da hat man richtig lange nichts mehr von dem Spiel gehört. Und dann kam auf einmal, das hieß ja erst nur für Wii U. Deswegen hatte ich mir doch unter anderem die Wii U geholt, weil damals wurde ja schon über dieses Spiel gesprochen. Und dann kam das tatsächlich noch zur Release der neuen Nintendo-Konsole raus. Fand ich einfach krass. Wahrscheinlich ein ähnliches Schicksal, wie das Metroid Prime 4 haben wird. Boah, ja, das hole ich mir auch sofort. Also da freue ich mich auch riesig drauf. Ich habe den ersten Teil auf der Wii U gespielt. Da gab es einen Story-Modus. Das gibt es beim zweiten auch, ne? Ja, sogar mit Erweiterung. Er war also super, der Story-Modus, um das Spiel zu lernen, um in die Basics zu kommen, muss ich sagen. Also der erste Teil hat richtig Bock gemacht, den zweiten Teil wollte ich mir mal holen, habe ich bis heute noch nicht gemacht. Also ich habe den Story-Modus vom ersten und den zweiten Teil durchgespielt und ich liebe den Story-Mode. Also das ist auch ziemlich cool. Ja, die muss ich unbedingt spielen und das sagt mir auch jeder, dass die Extension, wie hieß die noch? Irgendwie musste da auf jeden Fall in die U-Bahn runter. Und das sagt mir jeder, dass das echt noch sehr, sehr viel besser als der normale Story-Mode sein soll. Ja. Ich muss jetzt auch unbedingt spielen. Okay. Das ist Octo-Expansion dann, ne? Octo-Expansion, genau. Genau. Ja, da kommt am Ende kommt auch noch ein Spezialendgegner. Und wenn man den schafft, dann hat man auf jeden Fall was auf dem Kasten. Also der ist echt hart. Ja, das hast du mir erzählt, stimmt. Da kriegst du auch vorher nochmal ein Kleidungsstück, wenn du den platt machst irgendwie. Und ja, den muss man. Also ich habe da auch irgendwie 2 Tage an dem gesessen. Ja, krass. Ballspeed, wann hast du den eigentlich deine Switch geholt? Das weiß ich gar nicht. Ich habe sie mir geholt, als Super Mario Odyssey dann irgendwann rausgekommen ist. Oh. Also Odyssey war schon raus und Weihnachten war noch nicht so. Also irgendwie so zwischen Oktober und Dezember, würde ich sagen. Mhm. Weil, also mich hat Zelda überhaupt nicht gereizt. Ich habe noch nie ein Zelda-Spiel gespielt, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ja. Und von daher war die Switch zum Zeitpunkt des Releases für mich komplett nicht interessant. Also, Meine Berührung mit Nintendo waren eigentlich immer bloß so Mario-Spiele. Mhm. Und davon aber nicht mal viele. Also ich bin, was das angeht, eigentlich ein relativ. Oh, ich glaube, deine Verbindung ist weg. Naja, ich dachte gerade, mein Internet wäre weg. Herangehensweise an Spiele. Also ich mag die von der Herangehensweise, wie die Spiele entwickeln. Aber weder hatte ich viele Nintendo-Konsolen, noch habe ich viele Nintendo-Spiele gespielt. Das ist wirklich skurril. Und als dann Super Mario Odyssey rauskam, da habe ich mir die Switch gekauft, zusammen mit Super Mario Odyssey und Mario Kart, genau. Und was für mich auch noch so ein relevanter Punkt war, das ist eigentlich auch verrückt, aber dass Doom 2016 für die Konsole angekündigt war. Weil ich, also ich bin mit den Doom-Spielen so ein bisschen, mit den ersten Doom-Spielen bin ich groß geworden und habe dann ewig nicht mehr gespielt und hatte zwischendurch dann nochmal eine Wii und das war halt, ne? Also ich hatte die Wii U, die fand ich komplett komisch und die habe ich nicht verstanden. Also die Wii, die habe ich verstanden. Das war für mich vollkommen klar, warum die ein Erfolg war. Das empfand ich als logisch. Also ich habe irgendwann meinen 85 Jahre alten Großvater mit den Dingern rumwackeln und Tennis spielen sehen und habe mir gedacht, also dass das Ding ein Millionseller ist vollkommen klar. Denn sozusagen so ein 85-Jähriger den Drang verspürt, ein Videospiel zu spielen, dann ist da alles richtig gemacht. Genau. Und genau, aber die Wii U, die war für mich komplett überhaupt nicht interessant. Und halt dann spannend war, warum ich mir die Switch dann letztendlich gekauft habe, war der Handheld-Modus. Also das war für mich das Killer-Feature schlechthin, oder ist für mich ein Killer-Feature schlechthin. Und dadurch konnte ich halt zum einen Doom spielen, für das ich kein anderes Gerät gehabt hätte. Und dann halt Mario, weil die Marios fand ich, wie gesagt, immer sehr schön. Und auf die Art und Weise, dadurch, dass ich an sich schon gerne Videospiele spiele, das aber jahrelang nicht getan habe, konnte ich mit der Switch auch super alte Spiele aufholen. Also sozusagen diese ganzen Ports, die für die Switch rauskommen, die sind im Prinzip alle für mich gemacht. Ja. Also ob das so was ist wie Skyrim oder Burnout Paradise oder meinetwegen jetzt die Super Mario All-Stars oder so, sind alle meine Spiele. Und deshalb habe ich mir letzten Endes die Switch gekauft, weil man die spielen kann, ohne einen Fernseher zu benötigen, weil man super quasi 20 Jahre Gaming-Historie aufholen kann. Und weil es ansonsten einfach super First-Party-Spiele gibt, auch wenn ich von denen nicht viele spiele, verrückterweise. Ja, also da fällt mir auch ein, wo ich die Switch halt neu hatte, da bin ich auch mit meiner Frau Wäsche-Center gewesen, haben wir Wäsche gewaschen einfach, man musste ja die ganze Zeit da rummocken, da konnte ich auch direkt die Switch auspacken, jeder hat einen Controller in der Hand, da konnte man erstmal Tetris zocken zusammen, das liebt sie, und das war auch irgendwie so ein einmaliges Erlebnis, also was konntest du ja vorher irgendwie nicht machen, oder du hattest halt jeder eine DS oder eine 3DS dabei und ging das immer so, aber dass das Teil einfach immer so smart mitnehmen kannst und du hast immer zwei Controller dabei und so, fand ich einfach super, hast hinten den Ständer gehabt, rausgeklappt und die Zeit ist verflogen. Also das war, also die Konsole, die passt einfach immer wieder, das muss ich sagen, perfekt in meinem Leben rein. Wenn ich da irgendwie so ein Stündchen Zeit habe, mal was zu zocken oder wenn ich irgendwie nachts vorm Schlafen gehen irgendwie noch was zocken möchte oder so, ich kann das Teil halt immer mitnehmen. Ne? Und ich habe jetzt auch den Vergleich, ich habe mir die Xbox Series S geholt. Und da fällt mir schon auf, boah, du bist echt am Wohnzimmer gebunden. Wenn du mal woanders spielen willst, es geht einfach nicht. Entweder baust du alles auseinander und baust das dann woanders auf, aber du kannst es nicht einfach irgendwie dynamisch mitnehmen und mal so nebenher spielen oder wenn mal irgendwie bei mir ist es ein Beamer, wenn der Beamer mal belegt ist und ich darauf nicht zocken kann oder so, dann ist vorbei. Xbox ist dann... Kann ich einfach nicht spielen, ne? Deswegen kann ich verstehen, dass die Switch einfach so eingeschlagen ist wie eine Bombe, weil die Grafikleistung reicht für mich, muss ich sagen. Und es gibt einfach so unglaublich viele coole Spiele, die du drauf spielen kannst. Und du kannst einfach überall spielen. Ja, absolut. Also als die Switch rausgekommen ist, mich hatte die von der Sache her, also das Launch-Line-Up hat mich überhaupt nicht überzeugt, weil ich dachte, wozu? Also zu Zelda habe ich keine Beziehung und die anderen Spiele sind es nicht wert, das Ding an Tag 1 zu kaufen. Bomberman. Ja, okay, das stimmt. das war zumindest, also ich gebe auch gerne zu, dass ich komplett daneben gelegen habe, also sozusagen keine Frage. Also ich kann mich erinnern, dass ich in irgendeiner Computerzeitschrift, ich würde sagen, in der CT einen Test gelesen habe und die haben auch im Prinzip gesagt, die Grafikleistung ist jetzt nicht so dolle, One-Two-Switch, das ist eigentlich bloß ein Abklatsch von der Wii Wackelsteuerung und ansonsten ist da nicht viel mehr und eigentlich ist es eine reine Zelda-Maschine und da war für mich auch klar, also ich weiß nicht, ob ich sie jemals brauchen werde, aber jetzt brauche ich sie auf jeden Fall nicht. Und als dann Super Mario Odyssey rauskam und ich so ein bisschen so eine kleine Steuererstattung gekriegt habe, habe ich es letzten Endes gekauft und das war, also um es mit Flux zu sagen, ein Game Changer. Ja. Absolut. Hast du mittlerweile Zelda gespielt, oder? Ich habe mir Breath of the Wild lustigerweise am 4. Geburtstag der Switch gekauft. Ah, cool. Und, gar nicht so lange her. Und genau, also das war so ein bisschen mein, genau, jetzt habe ich es bei mir auf der Switch und jetzt steht es dann bei Gelegenheit mal an. Also ich finde Open-World-Games super, also sozusagen die Herangehensweise an solche Spiele finde ich spitze. Einfach rumlaufen, gucken, was auf einen zukommt. Ein Dungeon finden, reingehen, also bei sowas wie Skyrim, finde ich, ist ein Traum. Und von daher denke ich auch, dass mir Breath of the Wild gefallen wird. Mhm. Aber ich sag mal, wenn man an sich weiß, dass einem quasi 30 Jahre oder noch mehr, 35 Jahre Geschichte vorher fehlen, ist sozusagen die Motivation einzusteigen natürlich auch erstmal ein bisschen schwierig, weil man das Gefühl hat, man weiß ja letzten Endes nicht, worum es geht. Naja, also ich sehe das ja selber auch ein bisschen so. Viele Teile stehen auch insgesamt für sich allein. Also die können sich allein so, wie sie sind, spielen. Das ist jetzt nicht immer eine Fortsetzung. Skyward Sword, was jetzt kommt, das ist auch nochmal ein ganz früher Teil, wie das Masterschwert überhaupt entstanden ist und keine Ahnung. Also die haben da jetzt nicht irgendwie einen Zeitstrang verfolgt oder so. Die haben da auch, wie sie die Spiele veröffentlicht haben, Sprünge gemacht, also in die Zukunft, in die Vergangenheit. Also manchmal gibt es halt auch so Side-Stories noch, wie Majora's Mask und ja, also ich würde jetzt nicht sagen, was man da jetzt rausfährt, nur wenn man spät mit einem Teil anfängt oder so. Ne? Also das ist wirklich. Ich berate dich ehrlich gesagt sogar noch viel mehr, weil du von dem Spiel noch nichts kennst. Also. Ja. Also davon gehe ich mal aus. Also ich denke auch, wenn man praktisch bei Null anfängt, kann man sich die Welt ja so vorstellen, wie sie ist, ne? Also sozusagen, oder wie man will geradezu. Also im Grunde genommen bin ich komplett unvorbelastet. Das ist sicherlich nicht vergleichbar, aber wie gesagt, einzig ähnliche Spiel, was ich halt wirklich viel gespielt habe, ist so wie Skyrim, und auch das habe ich erst, keine Ahnung, vor 2 oder 3 Jahren gespielt. Und da haben ja auch alle gesagt, sie beneiden mich darum, mit nochmal anfangen zu können, ohne jegliche, oder überhaupt anfangen zu können, ohne jegliche Vorwissen, einfach in die Welt geschmissen werden und gucken, was passiert. Und ich bin gespannt, was Breath of the Wild mir bringt. Also ich denke, ich habe diverse Dokus oder so dazu gesehen. Also ich habe schon Bock auf das Spiel. Also ich gehe schwer davon aus, dass es mir Spaß machen wird. Aber die Einstiegshürde ist halt einfach erste Mal hoch, sozusagen. Man muss halt 70 € dafür ausgeben für ein Spiel, bei dem man im Grunde genommen nicht weiß, ob es einem gefällt, insbesondere weil man nicht weiß, worauf man sich einlässt. Also praktisch stellt euch vor, so ein Videospielcharakter wie Ganon. Ich habe keine Ahnung, was das eigentlich ist. Ich kenne bloß den Namen. Also ich sag mal, du hättest vorher schon gratis einsteigen können auf dem Super Nintendo mit Zelda. Das gibt's ja auch für die Switch und das ist auch ein All-Time-Klassiker. Also es gibt viele Leute, die sagen sogar heute noch, dass sie das immer noch besser finden als Breath of the Wild. Ne? Ich weiß. Ja. Und nee, nicht Ocarina of Time. Link to the Past meinst du wahrscheinlich. Ja, genau, auf dem Super Nintendo. Das war mein erstes Zelda. Mega krass. Das ist auch richtig gut gemacht. Also wenn man gerade denkt, man hat es durchgezockt, dann kommt die Schattenwelt und alles geht von vorne los, mehr weniger. Ganz also, genau. Ich geflasht. Ich weiß gar nicht, wer... Das ist das N64 auch so geplant, so eine Schattenwelt einzubauen mit dem 64D. Das hat man, also es hieß Ura-Zelda oder so, das hat man aber nicht realisieren können. Dann hätte es auch nochmal, glaube ich, 6 oder 8 Dungeons dazugegeben. Ach geil. Ja, also das ist auch immer mein Zelda-Moment, ne? Da, ich weiß nicht, wie alt ich da war, 8 oder 9 Jahre alt. Dann sitze ich da und denke, boah, das Spiel hast du jetzt durchgespielt. Und dann kommt eine ganz neue Welt. Ich habe mir gedacht, was ist hier los? So viel passt in einer Kassette rein. Der absolute Wahnsinn. Ja, das Spiel ist mega cool. Musst du spielen. Werde ich dann wohl müssen, ja. Nein, musst du nicht, aber das, ich weiß nicht, wie es heute ist. Ich weiß nicht, wie es heute ist, wenn du es durchgespielt hast, aber in den 90ern war es der absolute Hammer. Also wenn man auf einmal ist es ein echter Genuss, einfach zu zocken. Also das ist. Ja, macht das. Das ist auch das Spiel, der neue Teil. Also, man hat ja immer nur dieses ab und zu dieses bisschen Klaviergeklimper oder halt von der Umgebung so ein paar Vogelgezwitscher-Geräusche, die Wiese raschelt und keine Ahnung. Also ich fand das auch echt entspannt zu spielen. Breath of the Wild jetzt? Ja, genau. Ich finde, Breath of the Wild hat die beste Musik von allen Zelda-Spielen, die allerbeste. Die ist super, super, super gut. Also stehe ich drauf. Also ich stehe eh drauf, wenn man so auch handgespielte Musik drin hat, ne? Und da bist du richtig verwöhnt in dem Spiel. Genau. Ja. Ja, das ist auch so manchmal mehr so eine Untermalung. Kommt die Stille, wird da so richtig als Musik mit reingebracht, sag ich mal. Ja. Ja. Oder wenn du auf dem Pferd bist, dann kommt da dieses Open-World-Theme, aber eher ja so ein bisschen ruhiger halt, ne? So ein bisschen mehr abenteuermäßig. Wenn ich darüber rede, ich krieg Gänsehaut davon. Das ist für mich Audiopornografie. Das wird ja auch sehr oft kritisiert, ne, an Breath of the Wild, dass das nicht so wie die anderen Teile hat, so eine Action, ganze Zeit so actiongeladene Musik, wo richtig so bam, bam, bam, ja, hier um die Ohren geballert wird, so, sag ich mal. Ja, das sind halt die Leute, die immer das Gleiche wollen, ne? Da waren die, sind die auf die Nase gefallen, das ist da nicht so. Also die Leute, die wenn die das Schloss aus Mario 64 nicht sehen, das 3D Mario scheiße finden, ne? Genau solche. Link to the Past. Es gibt auch für den 3DS A Link Between Worlds, heißt es, glaube ich. Das ist kein richtiges Remake, aber das ist quasi die Welt von A Link to the Past mit einer etwas anderen Story. Und wenn man nicht so Bock auf ganz alte Grafik hat, ist das eigentlich auch, kann ich das auch nur empfehlen. Das ist auch ganz cool. Gibt es dann auch ja, so ein Gimmick? Cool. Da kannst du dich also eine Comiczeichnung schrumpfen lassen, dann kannst du an der Wand umherfahren. Das ist für den 3DS raus, ne? Genau, kam für den 3DS raus. Mega geil. Vor allen Dingen am Ende. Ja, habe ich auch gespielt. Wenn du im letzten Schloss bist, das ist auch die musikalische Untermalung, die ist so gut gemacht. Du fängst halt ganz unten an. Das haben die, glaube ich, auch bei Twilight Princess gemacht. Und je weiter du nach oben kommst zum Endboss, desto krasser wird die Musik. Also das wird immer turbulenter. Das pusht einen so sehr. Okay, 3DS muss ich da haben, ey. Scheiße. Hast du noch nicht, ne? Ich habe eine hier. Nein, habe ich nicht. Ich hatte mehr mal DS, aber 3DS, das ist irgendwie... Ich hatte mal einen von meiner Stiefschwester, hatte ich mal einen da. Stimmt. Und, ja, und dann diesen 3D-Modus fand ich einfach nur ätzend. Ja, da muss ich jetzt mal gucken, ob ich da mal einen günstigen schießen kann irgendwie. Also zur 3DS kann ich auch eine witzige Story erzählen. Da war ich genauso hinterher. Ne? Da habe ich mir gedacht, boah geil, die 3DS kommt raus, auch gerade im Studium. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, wenn GameStop aufmacht, wir müssen sofort vor dem Laden stehen. Ich meinte zu ihr, das Ding wird sofort weg sein. Jeder kauft das Teil. Und dann sind wir ganz schnell zum GameStop. Und dann stand ich davor, irgendwie eine halbe Stunde früher schon. Ne? Und dann stand ich da und meine Frau guckt mich an. Hä, was ist denn... warum machst du dir so eine Panik? Weil am Ende stand da einfach nur eine weitere Person. Und da war ein riesiges Regal und keiner wollte das Ding haben. Und ich habe da so einen riesen Aufriss gemacht, dass das die coolste Konsole der Welt ist. Und jeder will das haben. Das hat einen 3D-Monitor. Stell dir das mal vor, so einen technologischen Fortschritt. Das sieht man nur dort. Und ich wusste das unbedingt haben, habe mir das Teil sofort zum Release geholt. Danach wurde es irgendwie 5-6 Monate später, haben das 100 Euro günstiger gemacht. Und ich war ja, ich war einer von denen, der zu viel bezahlt hat quasi. Ja, aber... Also Entschuldigung, dieses Botschafterprogramm bekommen damals. Ja, das habe ich. Das habe ich. Exklusive Spiele runterladen, also, die man sich auch so nicht kaufen konnte, wenn man das Geld gehabt hätte. Das war schon krass. Ja, genau, die habe ich alle drauf. Also, Möwe, wenn du willst, kann ich dir meine 3DS mal vorbeibringen. Oh, da habe ich auch die exklusiven Spiele auch drauf. Ja, das Metroid drauf, das interessiert mich halt auch noch sehr. Ne? Da gibt es halt noch ein ziemlich geiles Metroid für die 3DS. Ja, das ist das beste 3DS-Spiel. Ich war auf dem 3DS gehypt, da war irgendwie so ein Infoblättchen von Nintendo. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das war. Ich glaube, das lag im Saturn rum. Konnte ja daran testen und dann habe ich da rumgeblättert und habe auch gesehen, dass es einfach Ocarina of Time als 3D-Remake gab und da musste ich dieses Ding unbedingt haben, ey. Das habe ich auch, genau. Ocarina of Time 3D, ja. Ja, aber leider habe ich das Metroid nicht. Das muss ich mir noch kaufen. Hm. Das soll das beste 3DS-Spiel sein, glaube ich, immer wieder. Wer den 3DS hat, soll sich dieses Metroid holen. Ja, habe ich auch viel Gutes gehört, ja. Mit Metroid bin ich gar nicht so vertraut. Ich habe mal auf dem Super Nintendo auf dem Emulator, glaube ich, mal Super Metroid so ein bisschen angezockt, aber ehrlich gesagt habe ich da mit gar nichts am Hut mit der Reihe. Ja, ich auch nicht. Ich habe es Ich bin da vor weggedodged, muss ich sagen, immer wenn irgendwo Metroid aufgetaucht ist. Und zwar war ich damals mal bei Möwe und der hat Metroid Prime gespielt. Da habe ich dabei zugesehen und der hat einfach, da kannst du halt die ganzen Räume mal abscannen. Und dann saß ich da und der hat jeden Millimeter abgescannt und meinte zu mir, du musst alles scannen, man kann da alles entdecken und schöne Textchen lesen. Und ich dachte mir, ja toll. Also wenn man zusieht, keine Action, nix, ne? Da dachte ich, ja boah, auf sowas hast du keinen Bock, aber mittlerweile denke ich mir, dass ich da echt schon was verpasst habe. Ja, kann seine Ansicht ändern, ne? Ich habe mir jetzt extra ich habe von Locke mir die Wii abgekauft und da wollte ich auch unbedingt noch die Metroid-Teile drauf spielen. Die Trilogy gibt's ja, ne? Genau, das musste ich mal. Ich glaube für die ersten beiden. Ja, die Wii ist, also er hatte die Wii, die auch gleichzeitig ein GameCube ist. Also ist ja quasi die gleiche Konsole. Ja, mit Motion quasi. Ja, das wissen ja einige nicht, aber die Wii ist einfach nur eine umgebaute GameCube. Ja, kann man sogar erzählen. Ja, zwei GameCubes zusammengeklippt mit Panzerband sozusagen. Sozusagen ist das EA hat sich ein bisschen darüber beschwert, dass sie von Nintendo veralbert werden und im Endeffekt zwei GameCubes aneinander getackert in ein neues Gehäuse zum Entwickeln gekriegt haben. Zwei, ich dachte, das wäre quasi eine GameCube mit ein bisschen Motion. Ja, aber Boyspeed hat jetzt was Wichtiges gesagt, und zwar zum Entwickeln und die Entwicklerkonsolen, die sind immer doppelt so stark wie die normale. Also macht schon Sinn. Ach so, okay. Ja, es gibt auch eine Entwickler-Switch, die ist auch doppelt so stark wie die normale Switch. Ich will so eine. Ja, kriegst du nicht. Sag, du bist Audiodesigner. Aber warum macht man das? Also dann kann das ja hinterher sein, dass das nicht so gut läuft auf der Originalkonsole. Ja, du hast halt das Problem, ich bin jetzt selbst kein Entwickler, ne? Aber ich glaube, du hast das Problem mit den RAM und das ist da so ein ziemliches Nadelöhr. Und wenn du da jetzt erstmal ein Spiel drauf entwickelst, musst du das im Endeffekt irgendwann herunter reduzieren, ne? Dass du möglichst wenig RAM brauchst, aber wenn du halt nicht irgendwie das Doppelte anfangs hast, hast du halt Schwierigkeiten überhaupt anzufangen mit dem Entwickeln. Also du brauchst mal ein bisschen mehr und dann versuchst du es im Endeffekt ein bisschen darunter zu reduzieren, zu komprimieren. Ja, und worin Nintendo ja absolute Meister sind. Also ich kenne keinen Spieleentwickler, die so komprimiert programmieren wie Nintendo. Das ist der absolute Wahnsinn. Deswegen haben die sich natürlich auch gedacht, ja, 32 Gigabyte, das reicht als internen Speicher. Na, für deren Spiele reicht das auch. Wie groß ist Breath of the Wild? Warte, habe ich hier gerade offen. Das ist 15 Gigabyte. 11 oder 16 groß. Oder so, ne? Ja. 15 Gigabyte. Das ist nichts. Das wäre so ein riesiges Spiel. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Oder hier Mario Odyssey. Wie groß ist das? 5,6 Gigabyte. Ja. Ich habe auch mal irgend so einen YouTuber mir angeguckt. Ich glaube, das war einer von Gaming Clerks, weiß nicht, ob ihr die kennt. Der hat auch mal, der kann entwickeln und der entwickelt auch Spiele für die Switch, hat er erzählt oder so. Und da hat er auch mal erklärt, wie man Spiele optimiert. Und er hat halt auch, da ging es, glaube ich, gerade um dieses Hyrule Warriors, dieses neue von Zelda, was ich mir dann auch gekauft hatte. Wo da war ja dann der Shitstorm darüber, dass die FPS in dem Spiel so schlecht sind, was leider stimmt. Und er hat halt dann so ein paar Sachen gesagt, die man optimieren könnte, wenn das nicht so, da wären die Lags nicht so da. Das sind solche Sachen wie, so ganz simple Sachen wie, wenn dein Schatten dann irgendwie, weiß ich jetzt nicht mehr, gespiegelt wird, dann wird da irgendwas doppelt angezeigt, irgend so ein Effekt, den könnte man einfach rausnehmen und das würde niemanden stören und solche Dinge. Ich weiß nicht mehr, was genau war. So gewisse Sachen halt. Ja, da muss man sagen, da ist ja Nintendo nur Publisher. Die ganzen Warrior-Spiele sind ja von diesem Koei Tecmo. Genau, Koei Tecmo. Und die haben es auch verbockt halt, ne? Ja, ich fand's trotzdem geil. Also so als Zelda-Fan, einfach wenn man mehr of the Wild sehen will, dann wenn man das einfach haben und sich das. Auch wenn man vielleicht ein bisschen einer war vielleicht von der Story enttäuscht, weil die da wieder weil die nicht mutig waren, sag ich mal, meine Story ohne Happy End erzählen wollten, sondern weil die halt eine Timeline aufgemacht wieder. Und so eine alternative Story erzählt. Aber mit ein bisschen Fantasie kann man sich vorstellen, was vorher passiert ist quasi. Das wird ja so leicht angeteased, was passiert ist, eigentlich. Ja. Also ich muss auch sagen, die ganze Warriors-Serie, da hat mich der Locke eingeführt. Der hat mir da die ersten Spiele gezeigt. Da haben wir irgendwie so einen Zockerabend bei ihm gemacht. Da meinte er, ja, wir müssen hier Warriors spielen, Warriors. Und das ist ja halt dieses... Das ist die Warriors. Ja, ja, ist ja das Gleiche. Ist ja das Gleiche. Das ist, ist ja quasi... Genau, ist ja eigentlich dieses Hyrule Warriors, ist ja nur Reskin und die Gegner sind ein bisschen anders, aber vom Prinzip ist es eins zu eins das Gleiche. Da hast du auch einfach dieses Hack and Slay Kopf aus und du ballerst einfach alles weg. Und das finde ich auch mega geil. Also das mag ich total gerne. Also das ist so ein richtiger No-Brainer für mich. Wenn ich einfach nur irgendwie Horden von Gegnern einfach umballern möchte, dann zocke ich die irgendwas von Warriors. Ich habe auch wie hieß das noch? Es gab noch ein anderes Warriors, auch von Nintendo. Fire Emblem Warriors, genau. Das habe ich komplett durchgespielt auch. Und den Bossfight am Ende fand ich auch richtig cool. Also es hat echt Spaß gemacht. Also ich hab mir dieses Zelda Warriors, die Demo geholt und irgendwie, also so richtig warm bin ich damit noch nicht geworden. Also das hat viel Kloppe. Ich fand es ganz cool, dass man den Charakter wechseln kann in der Schlacht. Das fand ich nicht schlecht. Ja. Aber ich fand selbst in der Demo nach einer Zeit ein bisschen eintönig. Ja, wie gesagt, ist Kopf aus und durch Kloppen. Ne? Ja, aber ich stehe drauf. Ja. Ich glaube, Eisen, du bist da auch begeistert von, ne? Von den Warriors-Spielen. Ja, ich bin da so ein kleiner Veteran. Ich habe mit Dynasty Warriors 2 angefangen. Dann kam der dritte Teil. Dann kam Extreme Legends. Dann kam... Empires und das hat sich dann wiederholt mit jedem weiteren 4., 5., 6., 7., 8. Jetzt ist mittlerweile der 9. draußen. Ach du. Der 9. fand ich aber nicht so, weil der auch so ein bisschen offene Spielwelt war. Und ich warte darauf, dass der 10. jetzt kommt. Also ich muss sagen, zu den Dynasty Warriors gibt es dann auch noch Samurai Warriors mit Extreme Legends und Empires und da habe ich auch fast jeden Tag durchgezogen. Ach krass, okay. Aber ich muss sagen, dass ich hier der wahre Veteran bin, denn mein allererstes PlayStation-Spiel war Dynasty Warriors und zwar, wo es noch ein Prügelspiel war. Das war ein Fighting Game? Ja, das war ein Fighting Game, ganz am Anfang, auf der PlayStation. Mit 30 FPS. Aber ich glaube nicht, dass du es so gesuchtet hast wie Eisen. Ich kann mich noch an ziemlich viele Stunden erinnern, die wir vor seiner Tür gewartet haben und auf ihn gewartet haben, dass er rauskommt zum Spielen, aber er musste noch ein bisschen die Leute wegprügeln. Ja, also ich hatte nur den ersten Teil und das war ja einfach nur ein Prügelspiel, aber es war halt das einzige Spiel, was ich hatte. Deswegen habe ich natürlich rauf und runter gespielt. Erst mal die ersten Monate. Die guten alten Zeiten, wo man nicht die Auswahl hatte, da man einfach. Ja, ja. Aber dann irgendwann gab es den Zauberchip, den man sich in die PlayStation einbauen konnte. Und dann hat es angefangen, dass diese Zeiten aufgehört haben. Man hatte mal gut irgendwie seine 50 Spiele zu Hause. Ja. Ja. Ich vermisse die alten Zeiten, als es noch Videotheken gab. Das hat irgendwie Charme gehabt. In der Videothek zu gehen, da konntest du das Wochenende ein cooles Zock holen, da konntest du auch Zock mal antesten. Das geht auch jetzt alles gar nicht mehr irgendwie, ne? Ja. Ja, sehe ich auch so. War echt cool. War einfach cool, ja, da konntest du... Da kann ich mich dran erinnern. Da war ich, glaube ich, noch so jung. Ja, also da... Du hast jetzt schon am Donnerstag da sein, weil am Freitag waren schon die guten Sachen weg. Da konntest du ganz konntest du ausleihen, ne? Ja, ja, genau. Also es gibt doch ein paar, die machen das. In Wuppertal gibt es auch eine. Oh, krass. Aber die wollen dann Perso und alles verhaben und ist nicht mehr so wie früher. Ja, das war cool. Dann haben wir mal geguckt, oh, hängt da hier dieser Schlüsselanhänger dran oder nicht? Genau. Oh, könnte ich das ausleihen? Die coolsten Spiele waren eh immer weg. Ja, das war immer richtig cool. Das hatte so einen eigenen Charme irgendwie. Ja. Da hast du auch die ganzen Spiele gespielt, die sonst keiner angeguckt hat. Ne? Dass du die auch mal angetestet. Und das war auch das Coole. Ja. Ist der Name Eisen eigentlich von einem Anime abgeleitet? Ja, von dem Bleach-Anime. Ja, doch, kenne ich doch. Ja, alles klar. Alles klar, dann machen wir mal einen harten Cut, weil wir dürfen nicht zu lange labern. Genau, was denkt ihr denn über die neuen Switch Pro Gerüchte, die so aufgekommen sind? Als allererstes, würdet ihr die kaufen, eine Switch Pro? Ich schon. Habe ich mir fast gedacht. Sonst keiner? Also ich sag mal, ich nicht, weil ich erst seit Dezember mir die Switch geholt habe. Mhm. Aber so mit dem neuen QLED-Display wäre schon nice, aber ich würde sie mir jetzt erstmal nicht holen. Später vielleicht mal. Also ich bin da auch voll dabei, so wie Möwe. Ich würde mir die auch sofort holen, weil ich auf OLED total abfahre. Also ich habe mal im Core-Gamer-Treff einen gesehen, der die erste Vita dabei hatte. Die hat ja auch noch ein OLED-Display gehabt. Und die Spiele sahen so knackig schön drauf aus. Also du hast dann richtig tiefes Schwarz gehabt und die Farben kamen richtig hervor. Da habe ich gedacht, Wahnsinn, genau das will ich in meiner Switch drin haben. Und jetzt wurde mehr oder weniger angekündigt nicht. Also es kam jetzt das Gerücht raus, dass jetzt wohl eine Switch Pro in Planung ist. Angeblich stellt Samsung schon Displays dafür her. Und da habe ich mir gedacht, boah, das musst du haben. So die Eckdaten sind, dass die halt wahrscheinlich 4K hochskalieren mit künstlicher Intelligenz. Wahrscheinlich, rechnet man damit. Und das Display hat aber nur 720p. Oh, was man ja verstehen kann, natürlich regen sich dann viele darüber auf, aber höchstwahrscheinlich muss ja die Konsole weiterhin voll kompatibel und rückwärts kompatibel mit den ganzen anderen Konsolen sein, also mit der normalen Switch halt. Und wenn du dann Spiele entwickelst und da hast du auf einmal im Handheld-Modus 1080p, das ist eine ganz andere Leistungsanforderung, dann kannst du die Spiele ja schon auf der normalen Switch gar nicht mehr spielen. Deswegen. Meine Vermutung wäre ja, dass... Ich habe schon gehört, da sollen noch exklusive Spiele dann für rauskommen, oder? Wahrscheinlich. Wario. Ja, lol. Ja. Das Entscheidende, also um noch zu der Auflösung zurückzukommen, letzten Endes muss das Gerät ja immer noch der Batterie laufen können. Und und halt auch nicht bloß anderthalb Stunden, sondern ich weiß nicht, was hatten die zweite Revision der Switch, die hat ja schon eine bessere Batterielaufzeit als die ersten. Als die Switch Lite sogar. Von daher würde ich davon ausgehen, dass die schon deshalb bei 720p bleiben müssen, weil du die Spiele ja immer noch von der Batterie spielen können musst. Ansonsten ist ja das ganze Konzept witzlos. Das ist ja gar nicht schlimm, weil auf dem Handheld-Modus, da muss ich jetzt auch nicht die super krasse Auflösung haben. Wenn ich jetzt dann Spiele spiele, die bildgewaltig sind oder so, dann schmeiße ich mir die halt lieber auf die Glotze, ne? Ja, und da habe ich auch. Gar kann, mein Gott, ist alles gut. Da habe ich auch zwei Sachen zu sagen, und zwar einmal zum Energieverbrauch. Das Coole an dem OLED-Displays ist ja, dass die ja tatsächlich nur da Licht erzeugen, wo auch Licht hingehört. Deswegen, wo du schwarz hast, ist das Bildschirm aus und verbraucht keine Energie. Und deswegen hast du da einmal ziemlich eine Ersparnis. Ich denke mal, wenn diese Switch Pro rauskommt, dass die wahrscheinlich länger halten wird als die jetzige Switch vom Akku her. Andersherum, das, was der Möwe angesprochen hat, dass man das da auch gar nicht unbedingt braucht, das sehe ich in dem Sinne auch, weil im Grunde braucht man diese hohe Pixeldichte ja auch gar nicht. Und am Ende hat man auch das Problem, dass du dann so Spieleentwickler hast, die dann die Schriften zum Beispiel gar nicht vernünftig für den Handheld-Modus optimieren. Und wenn du dann irgendwie so ein 4K-Display hast und das Spiel wurde nicht vernünftig optimiert, du kannst da nichts mehr lesen. Du hast da so eine extreme Pixeldichte. So ein Pixel ist einfach so mini-klein, da siehst du einfach nichts mehr, ne? Und deshalb kann ich das schon nachvollziehen, dass halt 720p genommen wird und für den Blickwinkelabstand, den man zu der Konsole halt aufbaut, wenn man da einfach drauf schaut, da reicht 720p eigentlich schon, man kann da viel erkennen, aber ich hätte mir von vornherein gerne 1080p gewünscht, aber braucht man auch schon gute Augen teilweise für. Aber das ist die Auflösung, für die ich irgendwie, wo ich überall drauf gehen würde. Aber es ist immer so, eine Bildschirmauflösung ist nicht einfach irgendwann so eine Zahlenspielerei. Ne? Das Ganze muss auch immer im Auge behalten werden, mit was für einem Abstand betrachte ich das Ganze. Und du hältst die Konsole nicht direkt vor den Augen. Und deswegen macht so eine hohe Pixeldichte gar keinen Sinn. Das Gleiche ist auch mit den Smartphones, wo man teilweise 300 PPI, 400 PPI hat. Das braucht man gar nicht. Und die ganzen Betriebssysteme müssen die ganzen Symbole und so sowieso alles irgendwie so skalieren, dass die überhaupt sichtbar sind, weil so ein Pixel ist dann einfach so Mühmeter klein geworden, dass man auf einer 100% Darstellung gar nichts mehr erkennen würde. Also ich sag mal, wenn die jetzt dann nochmal versuchen, so eine VR-Geschichte draus zu machen, wie sie das jetzt mit dem Nintendo Labo gemacht haben, da wäre ja die Geschichte dann schon wieder cool, ne? Ja klar, weil es direkt von den Augen schiebst, ja, ne? Aber kannst du direkt von die Backe putzen. Das hat noch 720p. Ja, auch ein kleiner Flop, glaube ich, mit den VR-Geschichten. Ich habe das auch probiert, aber es ist halt nicht so geil. Man kann sogar Zelda kann man im VR-Modus spielen und da gibt's auch noch einen Trick. Man kann die VR-Brille von der PlayStation kann man mit der Switch kombinieren und dann kann man darüber VR Zelda spielen. Man hat halt nur keine Bewegungssteuerung mehr. Ne? Ja, ich glaube, die PlayStation VR-Brille hat auch nicht so eine hohe Auflösung. Ne? Das ist aber schon wesentlich besser, als wenn man sich die Switch vor die Nase hält. Ja, klar. Also das ist echt ein Witz. Aber Nintendo hat auch von vornherein gesagt, nee, das wollen wir nicht machen. Aber die Investoren, ne? Deswegen sind Investoren kacke. Und deswegen will ich, dass alle Indies spielen. Die wollten unbedingt, dass VR darauf rauskommt. Die haben gesagt, das ist der Shit. Wenn das da nicht drauf kommt, dann verkaufen wir unsere Aktien wieder. Und dann haben sie natürlich klein beigegeben und diesen Labor-Schrotter verkauft. Ja. Damit einfach irgendwo steht, ja, unterstützt auch VR. Das ist eigentlich schon ein Witz. Obwohl, das Basteln hat Spaß gemacht. Ich habe es nie ausprobiert. Ich habe es gar nicht erst geholt. Ja. Das waren nette YouTube-Videos, haben mir gereicht. Ich habe einen Kumpel rumgebastelt, der hat sich den ganzen Rucksack da geholt. Da gibt es ja so einen fetten Rucksack, da hast du dann links und rechts in der Hand was, an der Füße was, alles mit Seilen verbunden und dann kannst du dich da als Roboter durch die Welt boxen. Jo, also, das will ich auch gerne mal spielen. Das macht schon Spaß, so, wenn man es einmal da hat. Ne? Also so die Spiele, die man einfach auf dem Bildschirm spielt, so, das ist schon ganz witzig gemacht. Aber also ich auch, das ist gar nicht so. Ne? Ich habe damals an der Uni ja viel auch, also ich habe eine wissenschaftliche Arbeit auch über Augmented Reality geschrieben, deswegen ist es für mich auch immer so eine Herzensangelegenheit und als Labo rauskam, wollte ich das unbedingt haben. Bis heute will ich mir das noch kaufen, ich finde es mega cool, aber diese ganze Mario Kart Geschichte hat das alles nochmal getoppt, also das ist ja wohl der Shit, wenn man irgendwas mit Augmented Reality erfahren möchte, dann muss man sich dieses Mario Kart holen. Mario Kartur meinst du? Ja, das ist der absolute Wahnsinn. Das ist super, super umgesetzt. Witzige Videos auf YouTube von irgendwelchen Leuten, die da ihre Bahnen aufbauen. Das ist super geil. Ja, das ist. Der Hund, der da durch die Bahn läuft und dann wegläuft. Ja. Mit so Mario Kart Musik drin. Wenn man da so auch ein bisschen einen Plan von hat und weiß, dass da bestimmte Marker sein müssen und so, dass die Kamera erkennt und dann wird er merken, wenn man das mal gespielt hat, also ich habe es bei Möwe mal gespielt, wie performant das Ganze ist, das ist der absolute Wahnsinn. Also da hat Nintendo echt gezaubert. Die haben Augmented Reality wirklich einsetzbar gemacht. Ne? Du hast das überall nur als Gimmick gehabt und es lief überall scheiße, aber die haben es echt hingekriegt und darauf habe ich auch gehofft, dass sowas mal kommt. Also ich finde das auch aber schön. Was Nintendo so insgesamt ausmacht, warum die so lange das immer überleben, weil die innovativ sind. Ja. Die denken das Gaming immer wieder ein bisschen neu, die machen nicht immer denselben Shit. Ja. Ja, die machen ja auch nichts anderes als Gaming. Ja, genau, das ist es auch. Weil sie sich halt riskieren. Nur früher, da haben sie ja, glaube ich, irgendwie Bordellhallen und so gehabt, Nintendo. In den dunklen Zeiten. Ja, und die haben, glaube ich, Kartenspiele für die Yakuza gedruckt. Ja. Das japanische Kartenspiel. Ich habe den Namen vergessen. Ich weiß aber, was du meinst. Ja. Sie waren jung und brauchen das Geld, ne? Genau. Das konnte man auch so kaufen, aber es war tatsächlich meistens treten. Das habe ich auch mal gelesen. Ja. Ja, aber zurück zu diesem Mario Kart, also ne, ich finde es auf jeden Fall auch super gut gemacht, aber man könnte es auch noch ein bisschen verbessern. Ich finde die Reichweite, die hätten sie noch ein bisschen verstärkt können und halt die Qualität von der Kamera, da könnte man auch noch ein bisschen einen draufsetzen, aber das sind halt nur so kleine Ja, du musst ja, aber gerade bei der Kameraauflösung musst du ja vorstellen, die ganzen Informationen müssen übertragen und interpretiert werden. Ne? Die nehmen ja die ganze Zeit das Sichtfeld auf jeden einzelnen Pixel. Was läuft da gerade rüber? Ne? Und das ist so eine Rechenarbeit, das ist ein Wunder, dass das so gut läuft, auch mit der Auflösung. Ist schon echt gut umgesetzt, keine Frage. Also ich habe auch echt Spaß dran. Ich freue mich auch, dass vielleicht bald mal ein paar andere Leute haben oder vielleicht, dass man sich im Core-Gamer-Treff da mal trifft und da mal vielleicht so einen kleinen Oh, ja. veranstaltet oder so, das würde ich echt feiern. Ja, also ich habe hier schon auf jeden Fall eine feste Kerbe im Tisch, dass ich das Spiel noch kaufen muss. Na, dass ich das nicht vergesse. Ich hoffe auch, die bringen vielleicht noch ein paar andere Fahrer raus. Die haben ja bis jetzt nur Mario und Luigi. Das ist ja vielleicht ja, vielleicht sollte ich noch auf Wario warten. Ich habe auch vorhin aus Witz gesagt, ja, vielleicht kommt für die Switch Pro halt Wario raus, ja, weil das ja für die New 3DS so war, glaube ich. Ne? Die haben ein Exclusive-Spiel nur, nee, für die Nintendo DSi. Das kam ja damals auch raus. Ja, so, New 3DS war das was anderes. Da war es, glaube ich, Xenoblade Chronicles 1. Genau, kann sein. Aber bei der Nintendo DSi, da war das so, dass nur ein einziges Exclusive rauskam, wo man irgendwie die Sonderfeatures auch wirklich einsetzen konnte. Ich glaube, eine Kamera, die noch nach innen zeigte oder so. Aber ansonsten konntest du alles ganz normal spielen. Du brauchtest diese ganze Konsole eigentlich gar nicht. Und das war halt ein Wario-Spiel. Es gibt auch ein witziges Wario-Spiel für die GameCube. Wario World, das ist so ein 3D-Wario. Das habe ich letztens doch gezockt. Das ist auch ganz interessant. Alle Wario-Spiele sind total gut. Also das war irgendwie anders als irgendwie Jump'n'Run, ist aber auch nicht Zelda-mäßig, aber du gehst dann immer in solche Löcher rein, weil du solche Diamanten für den Boss einsammeln musst. Und das ist dann immer so ein bisschen Jump'n'Run oder rätselmäßig. Ja, ich glaube, Wario Land kam als erstes auf dem Virtual Boy raus, ne? Also die Konsole, die wir alle zu Hause haben. Ja, das ist einfach ein anderes Spiel. Wario World ist wieder was anderes als Wario Land. Ja, bestimmt so. Und dann gibt es auch WarioWare mit diesen Minigames. Ja. Das war ich liebe das. Ich liebe WarioWare. Ich muss dabei immer lachen, wenn man dann schnellstmöglich einfach popeln muss und so. Ja, also, total witzig. Genau, total witzig. Ich habe genau so einen stumpfen und albernen Humor. Ne? Ich muss da jedes Mal lachen drüber. Ja. Okay. Ich denke mal, das sind jetzt auch, popeln ist auch ein gutes Wort, um unseren Podcast so langsam am Ende finden zu lassen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch, dass ihr alle mitgemacht habt und ja, war ein echt schöner Abend. Jo. Und hier mit dann verabschiede ich mich dann. Bis dann, ciao. Ciao. Tschüss. The